Ihr Geschichtswissen hin Sie aus Videospiel, Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor? Ach, schwätzen wir mit drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und Sie erzählen euch Zeug über die Vergangenheit, das er so garantiert noch nie gehört hin. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Danke, Sascha. Ich finde es total witzig. Ich kenne Sascha schon länger und der ist auch in dieser Podcast-Szene sehr aktiv. Hat auch jetzt irgendwie ein sehr cooles Programm geschrieben zum, ja, so, wie sagt man, Verschriftlichen von Podcasts. Hat er? Ja. Dass man das auch lokal laufen lassen kann und so gedöns. Der hat auch an dieser Feed-Sache dann mitgearbeitet, dass da die Podcasts verschriftlicht werden. Jedenfalls. Mir war nicht bewusst, dass er so richtig aus Schwaben kommt, so richtig schwäbeln kann. Ich finde, dass er am Schluss des Humorvermittlung eine gewisse Drohung mitgibt. Humorvermittlung. Ich fand, er hat meinen Namen besser ausgesprochen, als ich es kann. Mm. Das ist, dann schneide das doch raus und immer, wenn du dich vorstellst, also mein Name ist Jürgen. Ja, nee. So wichtig ist es mir dann auch nicht. Stell dir mal vor, du hättest wie so eine Türklingel dabei und du drückst mal drauf und dann kommt dein Name. Ja, so ein Soundboard hätte ich eh gern im Leben. Mhm. Also so, schon allein chirpen. Okay, welche drei Sounds hättest du gern dabei? Chirpen. Also auf jeden Fall chirpen. Mhm. Noch zwei weitere. Naja, noch so einen ganz schrecklichen Lacher aus der Dose. Das ist auch geil, so richtig unangenehm lautes sexuelles Stöhnen. Auch gut. So, womit du einfach auch so eine awkward silence danach hast. Ich weiß also nicht, eines von dir oder von jemand anderem? Nein, nicht von mir, das wäre ja peinlich. Aber das ist anders nicht peinlich. Nein. Okay. Soll ich mal was zum Thema peinlich? Nein, das sage ich lieber nicht. Das muss ich off the record erzählen, glaube ich. Wir machen jetzt mal kurz Schluss also, hier. Ich kann es nicht komplett erzählen, aber ich kann es mal ganz grob erzählen. Okay. Ich hab ja noch so einen anderen Podcast. Piep hat mal gesagt, das Sache. Genau. Und piep. Und für die Schmerzenssache habe ich neulich mal mit einem Orgasmusforscher gesprochen. Fast. Mit jemandem vom BDSM-Verein. Mhm. Und das ist ein Verein. Also ja. Der einfach es gibt Vereine im Verein. Das ist ja fantastisch. Ja, ich sag's jetzt nicht genauer, sonst findet man den am Ende noch. Aber das war total nettes Gespräch. Die waren total aufgeschlossen. Ich habe mich da vorgestellt, habe gesagt, so, ich interessiere mich für das Thema Schmerz und ich würde da gerne mal das aus unterschiedlichen Richtungen beleuchten und ich würde da einfach ganz gerne mal ein Interview machen. Und mir das finde ich ja total großartig, dass du ja eigentlich als Schmerzpatient mal mit Leuten redest, die sagen, ja, ich ziehe da was draus. Ja, voll. Und mir geht es auch nicht darum, da irgendwie Kink zu shamen oder irgendwas, sondern ich bin einfach echt authentisch neugierig. Mhm. Ja. Und dann haben die das wohl aufgenommen, haben meine E-Mail gelesen, haben das diskutiert und dann habe ich mit der telefoniert und habe gesagt, ja, und dann kommst du mal vorbei und schaust dir das an und wir haben da auch jemanden, die kennt dich. Und das war mir dann schon ein bisschen unangenehm. Die denkt auch oft an dich. Also ich weiß auch, sie hat mir dann auch verraten, wer. Also das werde ich jetzt nicht sagen. Data Privacy ist noch nicht so weit dahin. Das war schon das war ja in dem Moment, war das glaube ich schon okay. Aber das war, ich wollte jetzt auf meine Reaktion hinaus, das war für mich ein sehr weirder Moment. Aber ich würde da gerne hingehen und mich da mal umschauen und da tatsächlich ein Interview führen. Mach das unbedingt. Ja, habe ich fest vor. Vielleicht kannst du mir ein Soundsample mitbringen. Wie bin ich da? Deswegen bin ich jetzt da, glaube ich, drauf gekommen, weil die dann noch so ein bisschen erzählt hat, wie ich mir das da vorstellen muss und so. Deswegen bin ich jetzt drauf. Ich stelle mir so ein bisschen wie Hellraiser vor, nur ohne vier Teilen. Oh, merkt ihr das mit vier Teilen? Da komme ich später noch drauf zurück. Ich sehe schon, heute wird es wieder ein heiteres Thema. Ja, voll. Wie immer. Sehr gut. Ich bin Fan. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen, Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier schwitzen mal wieder zusammen. Der Jürgen. Der Dominik. Und der Philipp. Und wir haben Rekordhitze. Rekordhitze so far. Also könnt ihr noch mehr kommen. Meinst du Rekordhitze, weil wir aufnehmen und es heiß ist? Ja. Rekordhitze? Ach, wegen der Aufnahmehitze. Jetzt verstehe ich. Mhm. Das ist witzig, weil. Ja, weil heute ist gar nicht so. Doch, es ist unangenehm warm, aber eigentlich war es heute doch gar nicht so heiß. Nee, ich habe auch. Das Glück, und da schätze ich mich sehr, sehr glücklich, dass ich mit der Hitze echt gut kann. Mhm. Auf der anderen Seite, ich arbeite natürlich jetzt nicht krass körperlich. Ich wackel da ein bisschen auf meinem Gehband rum und arbeite im Büro tätigkeitenmäßig Sachen und dann, klar, renoviert man ein bisschen was im Haus, aber ich muss jetzt nicht hart körperlich draußen arbeiten. Von daher ist es natürlich für mich auch relativ einfach. Also ich stehe die meiste Zeit des Tages im Keller. Und das ist tatsächlich ganz schön und angenehm bei diesem Wetter, aber das ich glaube, wie so südkoreanischer Horrorfilm. Ich glaube, in dem Moment, wo ich dann rauskomme, mache ich mir das Leben doppelt schwer, dadurch, dass ich schon 8 Stunden im Keller war. Voll, ehrlich gesagt, für mich ist auch, wenn ich tagsüber in den Keller runtergehe, das ist halt auch irgendwo ein Stück weit, in großer Anführungszeichen, auch gefährlich. Gruselig auch, ne? Naja, oben da könnte Jürgen stehen, in der Ecke. Das stimmt, der steht dann da. Der bewegt sich überhaupt nicht. Ganz langsam. Ich habe nicht gesagt, dass ich in meinem Keller stehe 8 Stunden am Tag. Du stehst in anderen Kellern und guckst Leute zu. Ey Leute, guckt mal lieber im Keller nach, vielleicht steht da der Jürgen. Ja, das ist manchmal ganz praktisch, wenn man so einen Jürgen im Keller hat. Ey, weißt du, was total witzig wäre, wenn uns jetzt jemand hört, der gerade im Keller ist? Und ich da stehen würde. Das wäre doppelt witzig. Dann schütteln mal dem Jürgen die Hand, wenn das gerade passiert. Sollen wir so einen Starschnitt von dir anbieten? So wie in der Bravo früher. Das wäre cool. Und ich habe mal einen von mir selber angefertigt. Ja, wir haben das neulich. Exzentrisch. Wir haben das neulich auch mal für irgendwas haben wir das neulich auch mal diskutiert. Ich weiß nicht mehr genau für was. Wahrscheinlich auch schon hier im Podcast. Wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, ob ich die Story im Podcast erzählt habe, aber ich habe ja mal in einem Studentenwohnheim gewohnt. Das Avenarius-Wohnheim gibt es inzwischen nicht mehr, beziehungsweise wird jetzt neu gebaut. Es gab dort jedenfalls einen. Ja, so den Weg zur Kneipe und der ging geradeaus und dann musste man rechts abbiegen. Und wäre mir jetzt einfach geradeaus gelaufen, wäre mir in meine Wohnung reingelatscht. Mhm. Das heißt, ich hatte da eigentlich den ganzen Tag den Blick auf Leute, die da entweder hin abbiegen oder auf mich zulaufen und dann abbiegen. Mhm. Und ich fand es einfach, ein Freund von mir hatte die mega coole Idee, wir machen jetzt ein Bild von mir, drucken das halt so aus, dass es dann ungefähr lebensgroß ist und kleben das von innen gegen das Fenster, sodass ich den ganzen Tag so rausstarre. Und ich sag mal so, ab irgendeiner gewissen Uhrzeit oder Pegel von Leuten, und sich da relativ viele erschrocken sind. Da glotzt einer so. Und dann gecheckt, ach, das ist bloß ein Foto und fanden es dann mega lustig. Noch cooler wäre, wenn du einfach so Ausschnitte von DIN A4-Zetteln so um dich rum klebst, so ans Ohr, so dass es so aussieht, als wärst du ausgedruckt. Ja, das finde ich sehr, sehr cool. Das würde auch zu deiner Telefon-Hotline ganz gut passen. Welche Hotline? Na, die, wo man anruft und denkt, man redet mit einer Hotline. Ach so. Mit einer automatischen Hotline. Ach so, du meinst die Flachwitz-Hotline. Ja, genau. Ja. Eigentlich war das ja auch nie die Absicht dahinter. Das hat sich einfach bloß so ergeben, weil ich es irgendwie witzig fand, das so ein bisschen zu sprechen wie eine Telefonhotline. Und ich hatte ja den Leuten immer versprochen, die können da anrufen, kriegen einen blöden Witz erzählt und dann lege ich auf. Ja, ja, aber ich mag ja dieses Spiel mit den Erwartungen. Ja, ja. Und dann einen Papiermenschen zu erwarten, der dann aber doch, das finde ich schon, das finde ich schon witzig. Ich hätte erwartet, dass mein Nachbar heute Nacht um 1 nicht bohrt. Was zum? Ist der, ist der Zahnarzt? Um 1 Uhr nachts. Oder bohrt er in der Nase? Hat jemand gebohrt. Ist der Zahnarzt? Oder arbeitet er auf der Ölplattform? Ich weiß nicht, vielleicht ist auch. Also, ich habe tatsächlich heute, war natürlich Thema auf Arbeit und ich habe auch überlegt, also ob das nicht eine Sexualpraktik sein könnte für jemanden, der schon alles andere durch hat. So, Schatz, lass uns den Bohrer dazu nehmen. Aber es war mega Quaff. Aber es war nachts um 1. Ja, ja. Und eher so ein hohes oder so ein Ich bohre in die Wand? Ich bohre in die Wand. Also das Einzige, was mir einfällt, wenn du wirklich irgendeinen Notfall hattest, du bohren musst. Ja, das ist schon. Bohrung. Naja, so Druck ablassen im Kopf zum Beispiel. Oh Gott. Ja, das ging dann auch, als würdest du in die Wand bohren. Ja. Das fand ich nicht so cool. Dann war ich irgendwie so bis 3:30 wach und 6 ging der Wecker wieder. Aber sag mal, ich frage mich wirklich, warum? Also wenn jemand Schichtdienst hat und sagt, ich kann nicht wann anders, wäre trotzdem irgendwie so minimal daneben, ist aber das geht einfach nicht. Ich habe um 1 Uhr nachts geboren, egal was die Erklärung ist. So. Naja gut, sowas wie ein, keine Ahnung, die Gastherme ist abgefallen und sonst gibt es einen Wohnungsbrand. Also solche Sachen würde ich mal eingehen lassen. Ja, das passiert auch ständig. Ja, ja, aber. Naja, also wenn du mal so Wasser in der Wand hast, dann musst du auch schnell gucken, wo irgendwie. Aber ja, sowas dann. Die Ari hat nach Jahren jetzt unseren Podcast angefangen und die hört jetzt irgendwie rückwärts und erzählt dann ständig. Ja, das hört sie ja nicht, weil sie rückwärts hört wahrscheinlich. Mhm. Auf jeden Fall hat sie mir dann so, haha, hilarious, was ihr da erzählt habt. Und dann habe ich gesagt, Ari, überschätze niemals, wie viel ich mir davon gemerkt habe. Ja. Das war wirklich, also wir haben mal, ich habe mal auf die Statistik wieder geguckt, hier über eine Woche Content. Das war... Ja, aber vor allem halt verteilt alles verraten. Wie viel Zeit, wenn du überlegst, wie lange das jetzt her ist, dass wir die erste Folge aufgenommen haben, die blöden Sprüche, die wir damals erzählt haben oder gerade aus unserem Leben, da hat sich ja schon wieder so viel geändert. Und deswegen merkt auch keiner, wenn wir Fragen einfach immer wieder stellen, wie zum Beispiel, wo hört ihr unseren Podcast? Oder Stories einfach immer wieder erzählen. Ihr wolltet Feedback zum Thema, wo eure quatschen die da einfach Hörer rein. Euch eigentlich hört. Die Folge war die, in der ihr eure Anwältin bezüglich des Fahrraddiebstahls befragt habt. Bei mir ist es auch schon wieder 4 Wochen her, ich bin zu voll nachzuschauen. Unsere Anwältin. Damals befand ich mich irgendwo in Indien in der Nähe von Varanasi in einem Auto, noch tiefer ins Nichts. So random. Und wollte eigentlich schon antworten, kam dann aber nicht dazu. Wegen eines Erdbebens. Das ist wie gesagt 4 Wochen her. Im Moment bin ich in Delhi am Flughafen und in dem der glücklichen Situation, dass ich auf dem Weg zurück nach Europa raus aus Incredible India bin. Das ist rassistisch, aber gut. Warum? Habe mal wieder mit den lokalen Flughafensitten meine Freude gehabt. Hier ist es so, wenn man in einen Flughafen reinkommt, was nur mit einem Ticket geht, dann ist man drin und dann darf man auch nicht mehr raus. Und wenn man eine Umsteigezeit von, wie ich, irgendwie 8 oder 9 Stunden hat, dann kann man zwar von dem einen Transferbereich in den nächsten, ist dann aber zwischen dem, also im Check-in-Bereich und vor der Security gefangen und kann auch nicht mehr raus. Und da ist nichts und dann sitzt man da stundenlang. Das heißt, ich habe auf der Fahrt vor 4 Wochen eine Folge geschafft. Das waren ein paar Stunden. Dann habe ich im Flughafen schon eine Folge geschafft. Jetzt bin ich im Gate-Bereich, was schon mal angenehmer ist als im Bereich vom Check-in, wo eben nichts ist. Das sind so die 7 Vorhilfe der Hölle. Und werde noch eine weitere Folge anfangen. Und irgendwann werde ich wir mittendrin hoffentlich ein Flugzeug nach Europa besteigen. Auf jeden Fall habe ich damit 3 Folgen Die Letten, die aus Afghanistan noch geflüchtet sind. So ist das. Das ist ein bisschen als nur zur Info. Als wäre verflucht und käme erst aus dem, an euch. Aus dem Flughafen raus, wenn er ach einmal bis komplett dann durchgehört hat. Ne. Vielen Dank, Dante. Nein, voll nett. Nein, voll schön. Vielen Dank. In Indien am Flughafen und denkt dran, unseren Sprachnachricht aufzusprechen. Ich finde es geil. Mega, wirklich, wirklich, wirklich. Sehr gut. Also Leute, nutzt den Knopf auf unserer Webseite, dann haben wir das den Leuten erklärt, dass die da eingespielt werden? Ich glaube schon. Da gibt es doch ein Häkchen, du hast doch sogar ein Häkchen. Ich glaube schon. Das steht drunter. Ich glaube auch. Da denke ich schon. Ansonsten sagst du vielleicht mal den Leuten, wie man das tut. Das Häkchen. Und was man da alles Krasses dafür braucht, damit es funktioniert. Ja, gar nichts. Ein Browser. Läuft ja ein Browser. Das ist so schön. Also ihr geht einfach mit eurem Handy oder eurem mobilen Endgerät oder nicht mobilen Endgerät, Hauptsache ist das Mikrofon drin oder dran, auf die Seite, da gibt es unten einen Knopf, so Kommentar aufnehmen. Oder wie heißt der? Ja, irgendwie so. Feedback senden, Kommentar, Audiokommentar senden, irgendwie so ähnlich. Und dann müsst ihr da einfach draufdrücken, dann fragt der Browser, darf ich das Mikrofon benutzen? Und sagen, tatsächlich kann man sogar nochmal, also keine Angst haben, man kann sogar nochmal anhören, bevor man es abschickt. Mhm. Man kann sich dann auch nochmal anders überlegen, was ich natürlich nicht empfehle, aber. Aber fair warning, wenn ihr das jetzt aufnehmt, kann es sein, dass es eine Weile dauert, because of Sommerpause. Auch das, ja. Und ich meine, das ist ja nicht so, dass man automatisch dann im Podcast landet, so, aber die Chance ist schon. Wir haben schon extrem hohe Ansprüche. Die Chance ist schon ja da. Aber ganz ehrlich, es motiviert ja uns auch total, irgendwie von euch zu hören. Ja, ich wollte jetzt nur nicht, dass dann irgendjemand hier denkt, oh, das ist eine geile Werbeplattform, ich spreche jetzt hier mal Seidemache. Ja, und das wäre aber auch geil. Wie liebt es auch scheißkalt einspielen. Ja. Ich wollte noch einfach nur geliebt werden. Hey, ganz ehrlich, wenn der Original, ich glaube, du hast Willi Pfannenschanz oder sowas, wenn der halt anrufen würde. Willi Pfannenschanz. Oder würde es abschicken, ich würde es halt sehr feiern. Das würde ich sowas von einspielen. Also ich meine, es gäbe ein paar Konzerne, über die ich auch in letzter Zeit hier mit Kollegen diskutiert habe, die, wenn das machen würden, würde ich es nicht einspielen, aber bei Seidebacher wäre ich völlig fein. Ja. Sommerpause. Ja. Ja, mach mal, oder? Was ist denn mit deiner Podcast-Brause? Geht die auch in die Sommerpause? Die hat schon begonnen, die Sommerpause der Podcast-Brause. Mm. Weil wir haben auch festgestellt, so heiß und dann irgendwie drin hocken mit 50 Leuten ist halt irgendwie nur so mittelgeil. Das stimmt. Von daher, da geht's im Herbst weiter. Aber ich finde, ihr habt echt erstaunlich lange gemacht, bis in den Sommer rein. Weil so die Kleinkunstsachen ist eigentlich sonst der Klassiker mit Eisdiele auf, dann Kleinkunst zu. Also ich finde es, ich war ja jetzt zuletzt auch Gast. Da war echt noch ordentlich was los. Also richtig schön, dass sich das so etabliert hat. Ja, es kann auch sein, dass wir das auch das nächste Mal ein bisschen kürzer machen. Aber wir wollten 6 Folgen machen und schauen, wie es dann läuft. Und das hat sich jetzt halt so schön bis Juli. Ich finde es so schön, dass das Wort Staffel einfach keinerlei Definition unterliegt. Es kann alles eine Staffel sein, egal ob es 24 Folgen sind, 6 Folgen sind, das 3 Folgen sind. Ich war mal total geschockt von Sherlock, der Sendung mit Benedict Cumberbatch. Ja. Das waren irgendwie so 4 oder so. Und vor allem kannst du einfach einen Podcast starten, dann einfach ein Jahr lang nichts machen und sagen, ah, das war eine Staffel und jetzt machen wir eine nächste Staffel. Ja, aber hier mit der Podcast passiert ja genauso. Genau. Aber können wir nicht auch irgendwie sagen, dass jede Folge eine ganze Staffel ist und wir 12 Staffeln haben in einem Jahr? Können wir auch. Minus Sommerpause. Bei Black Mirror war einmal in einer Staffel nur der eine Film, glaube ich. Das war auch eine Staffel. Das war aber diese interaktive. Ja, aber das war auch. Das war wegen Aquarium. Ja, das habe ich überhaupt nicht geil gefunden. Das aber war ein wenig doof. Das war auch als Staffel, glaube ich, einsortiert. Okay. Ich verstehe. Aber es war nicht ganz so schlimm wie das mit Bear Grylls. Das war noch schlimmer. Sorry. Nö, ich habe von Johannes auch gelernt, also Johannes ohne Kuh, Grüße gehen raus, dass der auch sagt: Mensch, wenn du Podcasts machst, denk immer in Staffeln. Mensch, wenn du Podcasts machst. Ja. So der Plan ein, wie lang möchte ich, dass das jetzt läuft, und sag auch einfach mal nur 3 Folgen, 6 Folgen, 10 Folgen, ob du ein kurzes oder langes Format hast, und dann auch immer mal wieder so ein bisschen Resümee ziehen, so ein, alles klar, was lernen wir draus, was wollen wir ändern, oder einfach so weiter, ist ja auch völlig legitim. Und man muss überhaupt nicht veröffentlichen, dass man irgendwie sagt, oh, man arbeitet in Staffeln, sondern einfach für sich so ein bisschen ein, weil sie ja Podcasts theoretisch unendlich lang laufen können, immer zu sagen ein, ja, jetzt ist wieder so ein Meilenstein rum, jetzt mal ein bisschen gucken, was macht mir Spaß, das will ich ändern, egal ob technisch oder inhaltlich. Ich war zu Gast bei einem Podcast und ich weiß gar nicht, wie die das season-technisch machen, muss ich mal nachfragen. Und zwar haben der Sean und die Nina The Germany Experience und da ging es um deutsche Softdrinks. Ist aber auf Englisch, aber wen es interessiert. Also, und da haben sie dich als Spezialisten eingeladen? Als Spezialisten, ja. Ich war dann auch im schönen Augsburg, habe mir quasi die Brauerei, die das Original Spezi rausbringt, angeschaut. Und die haben in ihrem Merchandising-Shop wirklich nichts zu Spezi. Das ist ein bisschen, ich habe mich erinnert gefühlt für die hier Die Bronde. Club Mate ist ja auch quasi eher das ungeliebte Kind der Originalhersteller gewesen, die auch mehr ihr Bier pushen wollten. So ist das ein bisschen in Augsburg mit Riegele. Ja, so. Es war halt irgendwann so ein bisschen Ding da, einfach kein Marketing, absichtlich kein Marketing für zu machen. Mhm. Inzwischen kannst du ja auch da Shirts kaufen und so, aber Die Shirts. Früher gab es da gar nichts. Naja, das ist ja auch aus so einer gewissen Anti-Kommerz-Haltung als ein Nee, wir haben keinen Bock Kohle zu trinken, weil böse Kommerz gewachsen. Das ist mir neu. Es gibt ein Buch, das heißt Hackerbrause, das beschreibt ein bisschen die Historien von Hackerbrausen. Und da ist Club Mate auch ein Ding. Okay. Weil die ist ja erst groß dadurch geworden, dass jemand zum Chaos Computer Club nach Berlin immer was hier aus der Ecke hingeschleppt hat. Und die Leute halt mit, ich sag mal halt, ne, die guten alten linksgrün versifften. Ich verstehe, dass man das aus einer Coca-Cola trinken und dann hat sich das von dort aus so ein bisschen verbreitet. Ich verstehe, dass man das aus einer Berliner Perspektive so sehen kann. Total. Ja, aber das war schon, oder es war eher Hamburg, war es ja ursprünglich. Ja. Der hat das nach Hamburg schon gefahren. Oder war es Hamburg? Es war schon kurz nach dem Krieg. Also, aber das war bei uns war das ja schon länger ein Ding. Mhm. Es gab es in Dietenhofen und in Hamburg lange Jahre. Mehrfacher Milliardär schon gewesen durch Dietenhofen. Und groß wurde es dann, als der quasi seinen Betrieb eingestellt hat und das an Loscher verkauft hat. Ja. Und die haben es dann zumindest mal in der Region verbreitet. Dann gab es in Nürnberg überall und die haben es dann wirklich in ganz Deutschland mit der Zeit. Das hat jetzt aber, glaube ich, natürlich hat es in diesen Nerdkreisen. Ich weiß nicht, ob dieses Kultding dann nicht eher aus diesen Nerdkreisen kommt. Genau, das kommt aus den Nerdkreisen und da waren die auch, da war auch der CCC in Hamburg ganz früh und so schon überhaupt keine Frage, aber ob das dann wirklich der ausschlaggebende Faktor für den Erfolg war, das. Aber ich sag mal andersrum, würdest du es dir mit deinen Urfans verscherzen, wenn du dann halt irgendwie sagst, wir hauen jetzt auch Marketingkram raus, weil die halt genau dich ein Stück weit auch gewählt haben, so ein, ja, als der zumindest weniger kommerzielle Ding versus also dem globalen Coca-Cola. Ich weiß es nicht, ne? Mein Opa hätte den noch gekannt, oder der hat noch mit dem irgendwie getrunken zusammen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der so ideologisch irgendwie aufgeladen war. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, warum er bis nach Hamburg gefahren ist, um Bronde zu verkaufen. Ja, das ist so ganz genau, kann ich das nicht mehr rekonstruieren. Dein Opa ist ja eine gewisse Generation. Ich hatte kurz Angst, dass sie gemeinsam in der Bronde-Jugend waren. Oh Gott. Jürgen, um was geht's denn heute? Heute geht es um eine ganz fantastische, es ist wirklich fantastisch. Ich habe eine Geschichte. Das ist wieder eine Geschichte, die nicht stimmt. Na doch. So, na, ich habe auf Reddit, als man es noch benutzen konnte, habe ich eine schöne Geschichte gefunden und habe festgestellt, ja, die ist cool, aber die reicht ungefähr für 10 Minuten. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, oh nee, ist eigentlich ein geiles, ich auf Lemmy. Eigentlich ein geiles Thema. Und dann habe ich noch ganz viele ähnliche Geschichten gefunden. Und deswegen wird es heute mal wieder eine, Dominik feiert das ja immer. Sammelsurium. Aber jetzt für den Anfang erzähle ich mal die Geschichte, die von der aus mein Fable für das Thema losging und dann... Bevor du loslegst, Jürgen, ich muss dir von mindestens, ich überlege gerade, 4 Leuten explizit sagen, dass sie die letzte Folge richtig, richtig geil fanden. Die letzte Folge einer davon bin ich. Nee. Mit John McAfee. Ja. Wer sind die 4? Lege ich auf den... Ja, lege ich auf jeden Fall, aber... Das sind Podcastner dabei, das sind aber auch einfach gerne Podcast-Hörner dabei. Sehr gut. Also, ich bin es nicht Merkel. Bei den 4 Leuten. Und woran lag es? An der Relevanz, an der Moderne, dass man sich halt noch dran erinnern kann? Ich kann es ja nicht sagen. Weil ich glaube, die Folge wäre richtig toll. Ja, das war schon batshit crazy. Also, ich meine, so crazy war schon lange nichts mehr. Ja, aber ich meine, ich merke das auch an eurer Aufmerksamkeit. Mhm. Und dadurch, dass es noch so nah war und man noch Fetzen daraus kannte. Und wenn ich von Antivirus von früher Windows erzähle, dann wisst ihr genau. Ja, aber da hörte das Wissen bei mir auf. Und das, also mir persönlich hat das natürlich ganz viel Tür aufgemacht und ich wusste halt nicht, wie verrückt es wird. Genau, aber deswegen kann man da so leicht andocken. Mhm. Wenn ich von 1300 irgendwas erzähle, dockt man nicht so leicht an. Ja. Das war jetzt meine These, aber es ist eine These. Aber das können wir ja dann in der Sommerpause mal hinterfragen. Mhm. Vielleicht machen wir einen Antiviren-Zukunftspodcast. Denken uns Geschichten aus, die dann in der Zukunft stattfinden werden. Jetzt geht's erstmal in die Vergangenheit. Ganz, ganz weit. Ganz weit. Olga von Kiew wird vermutlich so um das Jahr 920 in der Nähe von Pskow im heutigen Westen Russlands geboren. Gesundheit. Im Alter von 13 Jahren heiratet sie den Kiewer Fürsten Igor. Und sexiest Name aller. Und mit 22 schenkt sie ihm einen Sohn. Wo hat sie den her? Svatoslav. Wo hat sie den her? Ich spüre quasi, wie sie sich im Grab umdrehen. Svatoslav. Das kann ich jetzt so viele Jahre später, kann ich das unmöglich nachvollziehen, wo der herkam. Aber es ist Svatoslav der Erste. Ich krieg den Namen nicht hin. Ich habe es geübt. Echt? Nicht aufgefallen. Kennst du Phobos? Was? Das ist leichter auszusprechen. Was? Phobos? Ja. Es gibt so eine coole Plattform, weil andersrum, ich habe für meinen Neffen ja mal Märchen eingelesen und nachdem die Märchen durch waren, habe ich ihm Good Night Stories for Rebel Girls vorgelesen. Eine Geschichtensammlung über starke Frauen. Inhaltlich super gut, ich sag mal ein bisschen gemischt geschrieben, weil ein paar Sachen sind wirklich ein bisschen sehr verknappt. So ein, ich sag mal, Zweiter Weltkrieg in einem Nebensatz für einen damals 7-Jährigen ist halt ein bisschen hart. Aber da gibt es wirklich viele coole Geschichten über Frauen, die ich auch vorher größtenteils wovon ich viele nicht kannte. Und bei vielen wusste ich einfach nicht, wie spricht man die aus, weil die halt nicht aus dem europäischen Kulturkreis kommen. Mhm. Und dann habe ich diese Webseite gefunden und da kannst du Namen und Begriffe eingeben und dann kriegst du eigentlich bei jedem noch so absurden Wort, wahrscheinlich nicht bei ganz allen, aber in der Regel dann sogar noch mehrere Leute, die das. Und dann siehst du noch, welche Nationalität die sind, die das mal vorlesen. Das heißt irgendwie nicht AI oder irgendwelche vorgedingelten Dinge. Dann weißt du zwar auch nicht, ob es stimmt, aber zumindest hast du andere, die es auch falsch ausgesprochen. Genau. Bei Wikipedia nicht auch ausgesprochen? Oftmals? Manchmal gibt es vorgelesene Artikel, aber die sind dann halt vielleicht auch nicht aktuell. Ich meine den Namen schon extra. Wirklich? Bei Wiktionary, bei, wie heißt das, Wiki von... Ja, dieses Dictionary vom Wiki, ne? Genau. Aber da ist auch nicht alles drin. Das weiß ich nicht, ob da alles drin ist. Aber da ist dieser Vorleseknopf, glaube ich. Ja. Ich habe das im Ohr, wie man das richtig ausspricht, gut, aber gut. Ich weiß es. Man muss es mehr fühlen. Nein, ich bin einfach unfähig. Du, aber ging mir mit vielen Namen auch so, weil ich bin in dieser Sprache jeweils, die Namen ursprünglich herkommen, nicht trainiert und dann ist das mein Bestes. Svatoslav. Aber ja. Vielleicht auch mein, nein, das sage ich jetzt lieber nicht laut. Svatoslav, der Erste. So weit, so gut. Fürst Igor reist im Jahr 945 zu den Drevlianen ins Gebiet der heutigen Ukraine, um den damals üblichen Tribut einzutreiben. Also die waren quasi regiert von denen und die mussten da einen gewissen Teil ihrer Kohle regelmäßig abdrücken. Das fanden die jetzt allerdings nicht so cool. So, die waren das sogar ziemlich leid, hier immer wieder diesen Tribut abzudrücken. Und die haben sich da auch schon einmal komplett gegen die aufgelehnt, wurden dann aber in dem Krieg unterworfen und zur Strafe mit einem noch höheren Tribut belegt. Gängige Praxis, würde ich sagen. Das ist ja auch was man immer in der Menschheitsgeschichte lernt. das wird immer besser, desto mehr, genau, desto krassere Strafen man macht. Sie entscheiden sich jetzt trotzdem dafür, ihr Schutzgeld-Abo erneut zu kündigen. Und um dieser und um dieser Kündigung den nötigen Nachdruck zu verleihen, naja, töten sie Fürst Igor. Und das auch noch auf eine besonders grausame Weise. Was ist so das Grausamste, was euch einfallen würde? Ja, okay, vielleicht ist es nicht die grausamste Art, jemanden zu töten, aber mal dieses Rad, die kreativste über vielleicht. Über das so Leute drüber geht, also das so über die Leute gewalzt wird. Damit so die Knochen brechen erstmal. Ja, das fand ich schon richtig eieiei. Das ist ziemlich hart. Ich glaube, so das Grausamste, woran ich immer denke, ist, wenn man die auf so Bambus setzt und den dann wachsen lässt. Mhm. Weil das halt ewig dauert. Was? Hast du das noch nie gehört? Nein, das ist ja der Hammer. Doch, das haben wir doch in dem Podcast auch schon mal gehabt, nein, das oder? Weiß ich nicht. Das ist Bambus. Wir hatten es, nee, ich glaube, Entbehrliches hatte das. Oh, das auch sein. Und der oder diejenige wird dann gefüttert so lang, weil das dauert ja ewig. Der wächst relativ schnell, aber es dauert tatsächlich mehr als 3 Tage. Ja. Aber der wird halt am Leben gehalten, bis nicht mehr am Leben erhalten wird. Boah, der Bambus wächst halt von unten und macht seine Arbeit. Alter. Also, wir haben jetzt schon eine Wohlfühlfolge. Wenn ihr da schon Bock habt, empfehle ich euch auch mal die Folterfolge von Entbehrliches. Wenn ihr das hier durch habt und sagt, oh geil, mehr davon, dann... Die brasilianische Krawatte, meinst du? Mhm. Okay, ich muss die echt nachhören. Aber, also... Das ist die einzige Folge, wo wirklich mehrere Leute geschrieben haben, so ein, lasst es, das ist echt zu viel. Tatsächlich... Von daher, es könnte deins sein. Ich bin begeistert, jetzt schon. Tatsächlich haben die Drevelianen noch was gefunden, das habe ich jetzt so auch noch nie irgendwie gehört, dass man das macht, dass das ein Ding war. Die waren sehr kreativ. Die haben 2 Birken genommen und haben die Spitzen nach unten gebogen, haben die Beine von dem Igor da dran gebunden und haben dann die Birken wieder losgelassen. Boah, leck mich am Arsch, ist das gemein. Also warum sind es Birken? Ist jetzt weil nicht so flexibel sind, ja, oder? Wahrscheinlich. Ja. Es ist jetzt nicht das ganz 4 Teilen. Es ist jetzt nicht ganz 4 Teilen, aber es ist zumindest mal 2 Teilen. Aber ist der sofort gestorben? Ja, den hat es in 2 Hälften gerissen. Na gut, aber also das klingt jetzt gemein, aber das geht wenigstens schnell. Ja, ist besser, als wenn es ganz langsam in 2 Hälften reißt. Ja, aber die Anticipation ist auch nicht so ganz angenehm für den guten Mann gewesen. Ich meine, sind wir ganz ehrlich, das ist alles furchtbar. Boah, mein Shit schmerzt jetzt. Ist das normal? Ja, bei solchen Dingern, das kenne ich, das Gefühl. Also fand ich auch, hat mich ein bisschen an Vikings, die Serie erinnert. Da gibt es auch so eine ähnliche, was haben sie da gemacht mit einem Tag? Gab es auch irgendwie sowas? Ich glaube, vielleicht haben sie sogar genau das gemacht. Ah, dann kenne ich es doch schon. Da gab es aber auch den Blutadler, das war noch viel widerlicher. Das ist so mit den Brustkorb nach außen biegen, wie so Flügel. Ich glaube, das hast du 2 oder 3 Mal schon im Podcast erzählt. Ja, bestimmt. Das hat mich auch sehr beschäftigt. Ja. Naja, also, nach dem abenteuerlichen Tod ihres Mannes übernimmt jetzt Olga die Regentschaft. Also eigentlich wäre jetzt der Sohn ja der Regent. Aber wie alt aber ist der Graf? Er ist 3. Von daher übernimmt sie das erstmal und herrscht jetzt als Witwe über Kiew. Aber sie dürstet nach Rache. Ich glaube ja, die Drevelianen sind nicht so gut im Lesen der Situation. Denn die schicken jetzt eine Delegation bei Olga vorbei, um die zur Heirat mit ihrem Prinzen zu überreden. Ja. Also überreden. Da hat die bestimmt richtig Lust drauf. Was aber in der Vergangenheit ja auch schon funktioniert hat. Ja, aber es ist genau der Prinz, der die Rebellion gegen ihren Mann geführt und ihn ermordet hat. Ja, aber auch das gab es schon in der Geschichte. Ja. Also ist jetzt noch nicht komplett hanebüchen, sag ich mal. Aber dass so Leute, also der Gedankengang, den finde ich dann schon immer cool, wenn man dann denkt so, ey, Moment, jetzt haben wir den gerade um die Ecke gebracht, wäre das nicht geil, wenn du den heiraten könntest. Wenn seine Witwe, die hat ja jetzt niemanden mehr, ja. Wäre das nicht eine geile Idee. Ja, also Olga lässt sich nichts anmerken. Nee, die werden sich schon entschuldigt haben dann einfach, oder? Meinst du? Ja. Nee, pass mal auf. sie lässt sich nichts anmerken und lädt jetzt die Delegation nach Kiew ein und empfängt da 20 Abgeordnete in ihrem Hof. Red Wedding. Wo es 40 Buchen gibt. Und die berichten ihr jetzt sogar noch ganz stolz von dem Mord an ihrem Mann. Also nicht so entschuldigen, sondern hey, wir sind hier die Stecher, ja. Und sie machen jetzt sehr nachdrücklich den Vorschlag, dass sie doch bitte jetzt hier den Mörder heiraten soll. Und Olgas Antwort. Ich sag mal, read the room, ja. Würde man im Englischen sagen. Olgas Antwort, jetzt leicht paraphrasiert. Mhm. Oh ja, cool, geile Idee, mein Mann ist ja tot und steht auch nicht mehr auf. Euer Vorschlag gefällt mir, aber lassen wir uns erst noch vom Kiewer Volk ein bisschen in euren Booten durch die Stadt tragen. Aber kurze Frage, steht nicht mehr auf, der hängt doch im Baum. Ja, aber aufstehen tut er da auch ich nicht mehr. Ich würde so gerne die Reaktion aus dem Jahr 945 hören, wenn sie sagt, ja cool. So. Naja, und die sagen dann, ja, okay, mach mal. So kommt es dann auch. Sie setzen sich in ihre Boote und werden durch die Stadt getragen. Frag mich bitte nicht, warum das ein Ding ist, aber ist halt so. Ist halt cool damals so. Sie werden bis zu einer Grube getragen, in die dann die Trevelyanen alle reingeworfen werden und lebendig begraben. Mhm. beim Zuschauen soll Olga noch ganz genau hingesehen haben, ob die zu Begrabenden diese Ehre auch wirklich zu schätzen wissen. Also sie hat sich das ganz genau irgendwie angeguckt. Hat sie dann eigentlich Ja gesagt? Hat sie Ja gesagt? Ja, zu dem Heiratsantrag? Hat sie dann danach? Ja, so weit sind wir gar noch nicht. Okay. Denn das ist noch nicht das Ende von Olgas Rache. Sie schickt jetzt noch eine Nachricht ins Reich der Trevelyanen und bittet um eine angemessene Delegation von deren angesehensten Männern, die mit diesem ganzen, damit dieses ganze Heiratsdingens natürlich auch in der ordentlichen Begleitung stattfinden kann. Ne? Also, ja, die bringt die jetzt alle um und dann holt sie quasi, fragt sie nach Nachschub so. So ungefähr. Okay. Ja? Und die Trevelyanen, die haben ja ein bisschen das leichtgläubig irgendwie auch nicht mitbekommen wahrscheinlich. Die kommen, aber woher sollen die das wissen? Die kommen dieser Bitte gerne nach, okay, und entsenden jetzt ihre besten, ihre angesehensten Mannsbilder. Okay. Und Olga lässt die jetzt antanzen und ach ja, willkommen und nach dieser langen Reise, hier ist ein Badehaus, da könnt ihr euch mal waschen, ein bisschen erholen und naja. Und dann nochmal das Kiew-Jährboot. Und dann lässt sie halt die Tür verriegeln und fackelt das ganze Bad ab. Aber auch dann ist sie noch nicht zufrieden. Aber die waren doch im Bad, das ist doch Wasser. Sie reist nun in die Hauptstadt der Trevelyanen und veranstaltet ein großes Begräbnisfest zu Ehren ihres verstorbenen Mannes. Mhm. Ja, sie bittet darum, dass auch hier eine große, Grab ist sehr groß, eine große Delegation der Trevelyaner anwesend ist. Und nachdem diese Delegation gut einen in der Krone sitzen hat, lässt Olga ihre Soldaten los, um die betrunkenen Trevelyanen, also kann man nur massakrieren sagen. Ja. Mhm. Schätzungen zufolge sterben in jener Nacht 5000 Menschen. Aber das ist auch der Grund, warum wir von dem Volk noch nie was gehört haben. 1000! Könnte sein. Olga reist nach Hause und bereitet eine Armee vor. Und dann geht sie halt auch noch auf den Rest der Trevelyaner los. Und in einem ersten Gefecht drängt sie die ganz schön weit zurück, sodass die sich dann schließlich in ihren Städten verschanzen. Und Olga belagert jetzt Lskorosten. Das ist die Stadt, in der ihr Mann ermordet wurde. Und diese Belagerung zieht sich aber. Dauert Wochen, dauert Monate, dauert ein Jahr. Und dann unterbreitet Olga den Belagerten einen Vorschlag. Ich paraphrasiere wieder. Du könntest mich heiraten. Ich paraphrasiere wieder. Seid ihr eigentlich doof? Die anderen Städte haben alle längst aufgegeben und gehen längst in Frieden ihrem Alltag nach. Ist das ein Ding? Nur ihr verhungert hier gerade ganz langsam und elendig. Und was ist mit den Lüge anderen passiert? Ich glaube, sie hat sich jetzt sehr stark einfach auf diese Stadt konzentriert. Mhm. Die anderen waren ja jetzt nicht so wichtig. Internet war nicht? Und die Antwort der Belagerten war, naja, theoretisch würden wir ja schon gerne aufgeben, aber wir haben Angst vor dir. Ehrlich sind sie. Wie so zwei Kinder, die so, ja. Der haut mich, wenn ich aufmache. Ja. Ja. Aber sie beschwichtigt und lässt ausrichten, naja, der Blutdurst ist ja jetzt gestillt. Ich meine, sie hat jetzt irgendwie 5.500 Leute irgendwie ermordet ungefähr. Aber ist auch schon ein Jahr her, muss man schon ehrlich sein. Und als eine Geste des Friedens sollten die Belagerten jetzt einfach 3 Tauben und 3 Spatzen aus jedem Haushalt zu ihr bringen lassen. 3 Tauben und 3 Spatzen, genau. Und aus jedem Haushalt. Das soll dann quasi den Frieden besiegeln. Okay. Ja? Und dann denken die sich, okay, alles klar, mach mal, Vögel werden ihr gebracht. Und dann lässt sie jetzt kleine Stofffetzen und Schwefelfäden an diese Federviecher knoten. Und in der Nacht zündet sie dann diese Stofffetzen an. Boah, und lässt die Haus zu, was für eine Frau. Und lässt die Vögel frei. Und die kehren natürlich nach Hause zurück. Also der Dominik ist ganz verliebt. Ich bin mega verliebt. Die fliegen in die Stadt. Nicht mehr, oder? Die das muss einen nicht aufhalten, oder? Dominik. Ich verweise auf Folge 17, irgendwas. Ich bin schwer verliebt. Hatte sie schönes Haar. Wie könnte so eine Tinder-Plattform heißen, ja, die solche Leute anzieht? Also die Bewohnerinnen und Bewohner haben keine Chance. Also im Prinzip schlagen alle Häuser in der Stadt gleichzeitig Flammen. Ja? Und wer nicht in der Feuersbrunst ums Leben kommt, wird auf der Flucht aus der Stadt erschlagen oder gefangen genommen und als Sklave verkauft. Das ist mir ein bisschen wie bei diesen Kriegseinsätzen für Tiere, wo doch es diese traurige Geschichte mit dieser Katze gab. Vor allem aber diese, ich glaube, von den Amerikanern im Krieg gegen Japan war doch der Plan, Fledermäuse einzusetzen, an die so kleine Brandbomben dran sind, weil, naja gut, in Japan natürlich viel Holzhäuser sind, viel Papier. Und das hat halt nicht funktioniert, weil die nach Hause wieder geflogen sind, die Fledermäuse. Ich glaube, es war auch noch ein bisschen komplizierter. Da gab es eine Folge von, ich glaube, Darwin gefällt das auch. Darwin, ja. Ja, fand ich aber jetzt nicht so super, die Folge, aber die Geschichte ist da Hammer. Ja, Olga ist jetzt mit ihrer Rache durch. Aber kurze Frage, hat sie jetzt Ja gesagt? Also wir können mal gucken, die Geschichte geht nämlich noch weiter. Sie ist jetzt die Frage ist aber, ganz kurz, der Typ, der zur Heirat steht, ich glaub, war der jetzt dabei bei den Leuten? Ich glaube, dass der da dabei war. In der ersten Runde schon? In der ersten und zweiten nicht, in der dritten dann vielleicht. Okay. Oder in der vierten. Oder sie haben sich doch noch verliebt, das wäre die krasseste Love Story aller Zeiten. Das wäre so gut. Sie haben aber getrennte Schlafzimmer. Also, Olga regiert jetzt noch eine ganze Weile weiter, bringt ihren Untergebenen Frieden, ich bringe euch Frieden. Richte mir Beine. Ein faireres Tributsystem. Sie schafft neue Handelsposten in ihrem Reich. Sie vereint das Volk der Rus. Und als später ihr Sohn dann die Regentschaft übernimmt, dann herrscht sie sogar noch weiter über Kiew. Und als eine der ersten in ihrem Kulturkreis konvertiert sie 950 zum Christentum. Also sie ist dann mal nach Konstantinopel gereist, hat da Konstantin den Siebten getroffen. Nicht in Istanbul? Nein, Konstantinopel. Und der wollte sie auch heiraten. Und ihre Antwort war, naja, das ist jetzt blöd, weil du hast mich gerade getauft und jetzt bin ich deine Patentochter. Jetzt wäre ja jetzt in Zucht. So, jetzt kann ich dich leider nicht mehr heiraten. Irgendwas ist immer. Ja, also die war schon sehr beliebt auch, ne? Immer noch. Und also sie reist jetzt dann nach Hause, frisch getauft, versucht auch ihren Sohn zu bekehren. Der bleibt aber weiter Heide. Und verbrennt sie ihn? Er verspricht tatsächlich, dass er die Menschen, die in seinem Reich konvertieren vom Glauben oder sich da eben diesen Glauben anschließen, dass er die einfach sein lässt, dass er die nicht verfolgt. Mhm. Also ist phänomenal modern eigentlich und aufgeschlossen und tolerant. Und das ist mehr oder weniger der Grundstein für die Präsenz der katholisch-orthodoxen Kirche im heutigen Russland, wird in der Zeit gelegt. Krass. Und obwohl der Sohn dagegen ist, gegen den Glauben seiner Mutter, lässt er sie, als sie stirbt, christlich begraben. Und sie hat jetzt unterm Strich eigentlich für die Christianisierung der Kiewer Rus nicht wahnsinnig viel selber erreicht. Aber ihr Enkelsohn wird später da irgendwie auf ein ganz neues Level bringen. Und es ist mit ein Grund, warum Olga von der orthodoxen Kirche 1500 irgendwas, also fast, heilig gesprochen wurde. Fast 600 Jahre später heilig gesprochen wurde. Weil die Massenmörderin. Sie ist heute als heilige Olga bekannt. Nein. Aber die Geschichte ihrer Rache ist eine der blutigsten und grausamsten, die mir irgendwie in den Recherchen begegnet. Ist die doch, heilige Olga. Ist doch abartig, oder? Ich kenne bloß, die Olga heißt, die aber... Frag die mal. Ja, also ich glaube tatsächlich, die das weiß. Olga von Kiew ist, glaube ich, tatsächlich in dem Kulturkreis schon auch eine bekannte Geschichte. Frag sie mal. Würde mich echt interessieren. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ey Mensch, also solche Geschichten sind genau mein Ding. Aber was ist das jetzt? Also was ist jetzt der Tenor? Starke Frauen der Geschichte? Es gibt mal starke wieder... Starke Rache der Geschichte? Es gibt eine schöne Top 10 zu die schönsten Rachegeschichten der Geschichte. Und weil ihr ja immer mich fragt nach einer Top 10, habe ich mich heute auch, also wie die Reihenfolge ist, habe ich mich heute gut vorbereitet. Die Reihenfolge ergibt dann aber nur Sinn, wenn man sich die Kapitelmarkennamen der Reihe nach anschaut. Also wenn der Philipp die so drin lässt, wie ich die hier stehen habe zumindest. Top 10. Platz 13. Top 10. Platz 13. In einer Messerrunde in Counter-Strike wurde, ich glaube im Jahr 2010, der 20-jährige Julien Barrault von seinem Rivalen Michael erstochen. Im Spiel. Ganz kurz, vielleicht 5 Wörter drüber, was ist Counter-Strike? Kennt heute nicht mehr jeder. Also ein Multiplayer-Shooter, der enorm populär ist und vor allen Dingen früher war. Also ein bisschen Taktik und man muss sehr viel im Team abspielen. Gibt's auch heute noch. Und jemanden zu messern ist ganz schön peinlich normalerweise, aber es gibt so Runden, wo alle ausmachen, so wir nehmen jetzt keine Waffen in die Hand, sondern nur Messer. Und dann habe ich erzählt, dass das mein erster Eindruck in dem Praktikum war, alle Leute in meinem eigenen Team zu erwischen? Nein. Beabsichtigt oder? Nein. Also sagen wir es so. Was war das für ein Praktikum im Counter-Strike-Clan? Nee, das war in einer Firma, die Software entwickelt. Die gibt es auch heute noch. Grüße gehen raus. Und damals war es üblich, dass so 2-3 Abteilungen in der Firma mittags einfach Counter-Strike spielen. Mhm. Und die Frage für mich als Werkstudent war dann so, ey, sag mal, kennst du Counter-Strike? Und ich so, ja, schon. Ja, hier, installier mal, mittags spielen wir. Und natürlich hatte ich als Werkstudent den gurkigsten Rechner, keine Frage. Gurkig? Das heißt, ich hatte halt so eine Auflösung von 320x240, also so eher so Doom-Auflösung. Große Pixel. Mhm. Habe also praktisch nichts erkannt. Aber mit, ich sag mal halt unter 18 Jahren, hast du halt ein Reaktionsvermögen vor dem Herrn, sodass da, oh, da läuft einer, bam, erwischt. Ich habe, ich glaube, 6 Monate damals gebraucht, bis ich die Terroristen und die Counterterroristen auseinanderhalten konnte. Also andersrum, ich kannte da halt außer in der eigenen Abteilung, in der ich war, ja niemand. Und plötzlich brüllt dann auch jemand aus dem Nebenzimmer, wer ist denn das? Und ich so, ich mache einen guten Eindruck am ersten Tag. Ich hatte außer eine Person bei mir im Team alle erwischt. Ja, alle. Es gibt keine schlechte Presse. So, es gibt. Ja, wohlgemerkt, aber ich habe die Runde noch gewonnen. Das ist das Absurdeste dran, wo ich mal bis heute denke, so wie auch immer. Ja, vielleicht gerade deswegen. So. Ja, aber das ist halt. Geht mir aus dem Weg. Ja, ja, aber das ist halt wirklich so ein. Nee, ich habe einfach nichts erkannt mit dieser Auflösung. Wenn du die reale Rache-Story jetzt schon mit einem virtuellen Mord anfängst, dann wird der Philipp sich jetzt gleich dankbar sein, dass er am Leben geblieben ist, habe ich das Gefühl. Kann man so sagen, ja. Mhm. Also der Erstochene, der virtuell Erstochene, der wurde ziemlich sauer und tüftelte jetzt 7 Monate lang an einem Racheplan. Sag mal. Also man muss wirklich in Kontext setzen, es ist schon peinlich, aber es ist wirklich nicht schlimm. So wirklich nicht. 7 Monate. Und dann, das Beste ist, nach 7 Monaten Tüfteln hält das für eine gute Idee, zu dem anderen rüberzufahren und ihn einfach niederzustechen. Guter Plan. Das hat bei 7 Monaten ja mal echt wert. Ich glaube, der hat auch starke psychische Probleme, der gute Mann. Er verpasste dessen Herz nur um wenige Zentimeter. Das Opfer überlebte. Und der Täter musste für 2 Jahre ins Gefängnis, was absolut lächerlich ist. Und zur Aggressionsbewältigungstherapie. Ja, alt, was vielleicht keine schlechte Idee ist. Mhm. 20 war der. Mhm. 20. Und kannten die sich vorher? Naja, wenn der wusste, wo der wohnt, gehe ich davon aus, dass die sich vielleicht schon kannten. Also, ja gut, aber ganz ehrlich, innerhalb von 7 Monaten würde ich behaupten, kriegst du jemand, passt alles raus. Ja, wenn du irgendwie Kontakt zu jemandem halten kannst, im Sinne von oder spielt regelmäßig online, findest du irgendwann raus, wo eine Person wohnt. Aber das ist, wir haben in der letzten Folge mit John McAfee schon gesagt, das ist eigentlich mit diesen Reichsbürgern und so weiter, dass man echt Angst hat, was für Menschen unter uns sind. Das ist so ein typischer Fall von, wenn du jemanden in einem Computerspiel erschießt, solltest du nicht Angst haben, dass er dich in echt erschießen genau will. Genau das. So. Ja. Just saying. Ja, sehe ich auch so. Aber ich schön, dass wir uns einig sind. Ich spüre schon auch den Hass, ja, der, wenn dich jemand ungerechtfertigt in so einem Spiel weiß. Also das. Das wäre so geil, wenn der Philipp jetzt erfährt, dass sie damals wirklich überlegt haben, ob sie ihn umbringen in der Firma. So, wirklich so voll ernsthaft abgewogen, so lauter so erwachsene Männer. Also die Kapitelmarke habe ich jetzt nicht ganz sauber, aber als Rage Quit bezeichnet, damit es dann hinterher passt. Aber Rage Quit. Das seht ihr dann später in den Kapitelmarken. Platz 12. Ihr erinnert euch an München 1972? Ja. Ja, die Ermordung von 11 israelitischen Athleten bei den Olympischen Spielen. Ja. Gibt es auch einen Podcast zu. Und einen Film. Und einen Film. Und eine Doku. Berichterstattung. Kennt ihr auch die Operation Zorn Gottes? Ja. Ja? Echt? Der Mossad hat ja danach Leute losgeschickt. Da gibt es den Film von Steven Spielberg. Ach, der heißt München. Okay, tatsächlich. Nö, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Doch, doch. Also das war eine, dann erkläre ich es für alle anderen, die wie ich hier einfach Geschichtsbanausen sind. Das war eine verdeckte Mordkampagne, die von Israel durchgeführt wurde. Stopp. Ich glaube, erwähnen vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz, was in München war vorher. Habe ich doch gerade im Satz vorher. Achso, ich habe gedacht, da kommen jetzt noch mehr Details oder du hättest optional noch mehr. Naja, die haben dich halt entführt und dann umgebracht. Aber fass doch mal den Nahostkonflikt kurz. Lös ihn doch mal kurz. Ja, das fällt mir beides, glaube ich, nicht allzu leicht. Ein geheimes israelisches Komitee unter dem Vorsitz von Premierministerin Golda Meir, das ist mal ein Name, ja? Golda mit Vornamen. Golda Meir und Verteidigungsminister Moshe Dayan soll die Ermordung aller Personen autorisiert haben, die direkt oder indirekt mit Black September zusammenhingen. Also das war so der Name für die Gruppe, die diese Morde in München orchestriert hat. Und die lustige Mördertruppe, die sie da zusammengestellt haben, bekam Spitznamen wie Wrath of God, also ihr der Zorn Gottes, oder auch Codename Bayonet und war hauptsächlich aus Mitgliedern des Mossad, also israelischer Auslandsgeheimdienst, unterstützt von irgendwelchen Spezialkräften, von den Verteidigungsstreitkräften, also irgendwie wirklich so die Creme de la Creme der In dem Film nicht ganz so. Okay. Ja, das sind es eher so Alltagsmenschen, die arbeiten zwar alle bei Mossad, aber die sehen eigentlich aus wie du und ich alle. Naja, das ist aber vielleicht auch nur die Tarnung. Denn die ist, glaube ich, schon ein wenig so, dass die jetzt untertauchen und so wirklich, wie es im Agentenfilm halt kennst, ne? Diese Leute aufspüren und dann halt um die Ecke bringen. Also jahrelang sind die unterwegs, spüren die Beteiligten an diesem Attentat auf und töten die. Erster war Zweiter, also weil Zweiter mit AI, aber fand ich irgendwie lustig, dass der Erste, das bin vielleicht aber auch nur ich. Muss man, glaube ich, geschrieben sehen. Meinst du nicht, dass das auch gehört funktioniert? Chapeau. Danke. Hört. Also der war das erste Ziel. Der war PLO-Organisator und der Cousin von Yasser Arafat. Und der wurde 1972 im Oktober im Eingangsbereich seines Apartmentgebäudes in Rom einfach erschossen. Dann gab es. Kann so einfach sein. Dann gab es, ja, da muss man nicht 7 Monate lang planen. Es geht auch manchmal so spontan. Danach folgte Mammut Hamshari in Paris. Der wurde mit einer, das ist schon kreativer. Bei dem haben sie ein Interview angefragt, also haben sich als Journalisten ausgegeben, haben ein Telefoninterview angefragt, das hat er zugesagt. Und dann sind sie bei ihm eingebrochen und haben eine Bombe in seinen Telefonhörer eingebracht und haben ihn dann angerufen für das Interview und dann die Bombe gezündet. Wenn man nicht einfach so anrufen kann. Oder einbrechen und ihn umbringen, so, das ist wirklich faszinierend. Es folgen mindestens 4 weitere Opfer. Kurze Frage, woher weiß man das alles? Naja, die sind dann irgendwann aufgeflogen. Okay. Das ist jetzt ein Vorgriff auf den nächsten Absatz, aber sie haben 1973 dann leider jemanden falsch identifiziert und einen unschuldigen Mann in Norwegen getötet. Oh Gott. Und das führt schließlich dazu, also es ist eine Verkettung dann, ne? Aber ultimativ führt es dazu, dass 5 Mossad-Agenten aufgedeckt werden, verhaftet werden und so auch das ganze Netzwerk auffliegt. Und es gibt dann viel Druck halt aus der ganzen Welt und schließlich setzt diese Golda, schließlich das Tötungsprogramm aus. Es wird dann aber nochmal reaktiviert, 1979, für eine letzte Mission. Ihr kennt das ja, ne? Expendables und so. Wir müssen noch aus dem Ruhestand zurückkehren. Und da töten sie nochmal Salamé in Beirut mit einer Autobombe. Ja. Das klingt jetzt gerade wie eine sehr seltsame Version von Cluedo. Das Salamé mit einer Autobombe. Das habe ich vor Jahren im Podcast schon erzählt. Der Mossad tötet tatsächlich immer noch Menschen auf diesem Planeten, wie manche andere Geheimdienste sicherlich auch. Nur bei dem kriegt man es ab und an mit. Weil ich habe mal irgendwo im arabischen Raum hat der Mossad auch zugeschlagen. Und dann war das Land, das quasi das geschädigte Land war oder in deren Territorium diese Morde passiert sind im Hotel, war so pisst, dass sie quasi die Überwachungskameras geleakt haben und dann quasi gezeigt haben, wer die Mossad-Agenten sind so und wie die so aussehen. Und es ist halt, stell dir einfach den harmlosesten Touristen vor, den du dir vorstellen kannst. So. Und dann haben sie halt hier so eingeklingelt, das hier und das hier, das sind halt die 3 so ungefähr. Aber kurze Frage, ist das so ein Gentleman's Agreement, dass man das nicht macht? Ich glaube, dass das am Ende des Tages ein Geben und ein Nehmen ist, weil man die allermeisten haben ja auch selber Dreck am Stecken. Und ich glaube, dass du dich auch nicht so deutlich einfach und ich glaube, dass so plump sein solltest, dass du es halt irgendwie dich auch so krass erwischen lässt. So. Ich glaube, dass die tatsächlich ja dann auch diplomatisch oft irgendwie wieder ausgetauscht werden und so, genau. Wenn die irgendwo festgenommen werden. Ne? Also, dass die dann irgendwie so gejagt werden, das ist jetzt nicht unbedingt die Norm heutzutage. Aber ja, einer der unbekannteren Steven Spielberg-Filme auf jeden Fall über genau okay, das, Kollege nicht. Klaus hier gerade erzählt hat. Dann gehen wir weiter zu Chanakya. Würde mich jetzt sehr wundern, wenn es da auch einen Steven Spielberg-Film zu gibt. Okay. Das war 350 vor Christus, ein Absolvent der Universität von Takshila, was eine der ältesten Universitäten der Welt ist quasi. Also im Gebiet heute wäre es Nordindien. Und der kam auf die Welt mit einem vollen ausgebildeten Gebiss Bart. Quasi mit Ach so. Zähnen, also dem ganzen Satz an Zähnen. Okay, jetzt bin ich echt gespannt, wo das hingeht. Naja, das ist für die Mönche, die da damals unterwegs waren, ist das ein Zeichen, dass der mal König wird. Also wenn ein Kind mit allen Zähnen auf die Welt kommt, dann ist klar, das wird mal König. Und der Papa fand das jetzt aber irgendwie nicht so cool, der dachte, da wird das Kind vielleicht ein wenig arrogant und schlägt ihm erstmal direkt ein paar Zähne aus. Andere Länder, andere Sitten ja. Und das war auch andere früher. Zeiten. Ja. Und also wenn das noch nicht dramatisch genug war, nimmt sein Leben dann eine dramatische Wendung, als er sich dann im Erwachsenenalter schon einmal mit dem mächtigen König Danananda anlegte. Und da gibt es jetzt verschiedene Versionen, aber in mehreren dieser Versionen steht, dass dieser Chanakya recht arrogant im Thron des Königs rumgelümmelt ist und der König sich dann so drüber geärgert hat, dass er ihn rauswerfen hat lassen. Und dabei wurde Chanakya wohl am Haarschopf gezogen. Und das ist ein sehr harter Angriff auf die Ehre eines Mannes, ja, wenn er am Haarschopf gezogen wird. Mhm. Und an diesem Punkt schwört der schwer gekränkte Chanakya, dass er seinen Haarschopf nicht mehr binden würde, bis er seine Rache vollzogen hat. Oh, wie lang wurden die Haare? Er muss jetzt erstmal. Aber dem König zu drohen, ist das nicht schon mal ein Problem per se? Ja, deswegen musste er dann auch im Anschluss in den Dschungel fliehen. Okay. Also er muss untertauchen und hat sich da mit dem Sohn des Königs irgendwie angefreundet. Ich weiß nicht, warum der im Dschungel unterwegs war, aber irgendwie hat er sich mit dem Sohn des Königs angefreundet. Die Story wird konstruiert. Und mit dem und einem jungen Mann namens Chandragupta, und das hat er irgendwie bekannt geklungen. Das kam mir irgendwie vor wie ein Name aus der Geschichte über die Spiele, über die wir mal geredet haben. der irgendwie Schach, Vorläufer von Schach, so da meine ich, dieser Name ist da vielleicht schon mal gefallen. Der begründet nämlich dann später ein Reich und ich glaube, da dieses Reich, da kommt das Schachspiel wahrscheinlich her. Oder der Vorläufer des Schach. Egal. Also das sind drei Leute und die schmieden jetzt zusammen einen Plan, quasi das Königreich zu stürzen. Ja? Und sie planen jetzt tatsächlich mehrere Jahre und führten schlussendlich einen sehr durchdachten Überraschungsangriff direkt auf dieses Reich aus. Und weil sie so entschlossen zu Werke gehen und das sehr gezielt geplant haben, gelingt es ihnen, trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit, den mächtigen Gegner zu bezwingen und diesen Chandragupta auf den Thron zu setzen. Und jetzt hat dieser Chanakya ja seine Rache vollbracht er zieht sich jetzt als Asket in den Wald zurück und sein Haarschopf, nach vielen Jahren wird er jetzt zum ersten Mal wieder gebunden. Und das ist eine, man darf, glaube ich, ein paar Fragezeichen haben bei dieser Geschichte, aber ich fand es sehr schön, weil es eine Rachegeschichte ist, die nicht nur persönliche Genugtuung hatte, sondern auch Haare. Es wurde danach noch ein Reich gegründet, ja. Mhm. Und das eigentlich nur, weil jemand den anderen an den Haaren gezogen hat. Es wirkt sehr legendenbildend. So. Ja, naja, gut, 350 vor Christus, ich weiß nicht, wie genau so diese Dinge da überliefert sind, aber fand ich trotzdem. Es würde mich interessieren, ob in 2000 Jahren über diese Counter-Strike-Story auch so wahrscheinlich. Außerdem musste ich ja irgendwie meine Top 10 vollkriegen. Okay. Die du auf 13 aufgeblasen hast. Peter der Erste von Portugal war auch bekannt als Peter der Gerechte oder Peter der Grausame. Was irgendwie das auch liegt nah beieinander. Witzig ist. Naja, aber ich sag mal andersrum, du kannst ja zu allen grausam sein, du bist gerecht grausam, ja, kannst, zu allen, kannst, aber... Du kannst auch recht grausam sein. Ja. Oh, das stimmt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ich habe tatsächlich jetzt mal Full Disclosure, ich habe mir sehr stark von ChatGPT diesmal bei der Recherche helfen lassen. Bei der Recherche, nicht beim Übersetzen? Nein, bei der Recherche tatsächlich. Ich habe also viel vorauswählen, vorformulieren, so anreißen lassen. Okay. Und ich habe dann wirklich minutiös alles nochmal irgendwie nachrecherchiert, weil mir das wirklich zu peinlich wäre, wenn da irgendwie was, aber es kann natürlich sein, dass das ein oder andere da vielleicht auf der Strecke geblieben ist. Aber ich hatte den Eindruck, ich habe da dieses Plugin für im Websurfen irgendwie an und der hat sich wirklich einfach sehr nahe an das gehalten, was er halt bei bestimmten Artikeln aber gefunden hat. Aber wie peinlich wäre es dir, wenn es statt Counter-Strike Unreal Tournament gewesen wäre? Boah, das wäre übel. Das wäre richtig übel. Das kann es nicht sein. Da gibt es kein Messer. Okay. Boah, das würde ich gerne mal wieder spielen. Das war halt leider damals schon tot, als Unreal Tournament 3 rauskam. Hat es, als es rauskam, schon niemand gespielt, aber das hat wirklich Spaß gemacht. Das ursprüngliche Unreal? Dafür bin ich fast zu jung, dass ich das noch sagen darf. Aber ich war schon Redakteur, als der dritte Teil rauskam, so lange. Mhm. Keine Ahnung, 10 Jahre später oder so. Und da hatte ich richtig Spaß dran. Aber das ist ja auch etwas, was man heutzutage nicht mehr weiß, dass die Unreal Engine eigentlich wegen Unreal so heißt, wegen dem Spiel. Ja. So. Ja. Weil das ist über die Jahre verloren gegangen. Aber genau, es war ja auch nicht zu Beginn gleich Unreal Tournament, sondern es gab ja vorher auch noch Unreal. Unreal, ja. Und ich finde es total witzig, weil Unreal ging an mir komplett vorbei. Ja, habe ich auch erst ganz viel später entdeckt. Da kam dann halt Airquake und die ganzen Teile, bis dann irgendwann ein Unreal Tournament Teil daher kam auf irgendeine LAN-Party. Vorher immer nur Quake und vielleicht Duke 3D als 3D-Shooter. Aber so dieses ursprüngliche Unreal Tournament, das habe ich dann schon auch viel gespielt auf irgendwelchen LAN-Partys und so. Ne? Das war schon mit den zwei Türmen und so und wie hieß Phobos Moon und so, das war schon echt cool. Was hat der Peter so gezockt? Welcher Peter? Portugal. Von Portugal. Ach so, ja. Das erzähle ich euch jetzt nach und nach. Also er war ein Mann, das vielleicht kann man das auch schon in den Spitznamen ablesen. Er war ein Mann, der sowohl in seiner Liebe als auch in seinem Zorn recht intensiv unterwegs war. Jetzt wollte ich gerade fragen, ist er da gerecht oder ist er da? Naja, er war in beiden. Er war sehr, wie soll ich sagen, ein emotionaler Mensch. Mhm. Und so begab es sich im 14. Jahrhundert, dass sich Peter in Ines de Castro verliebte, die schöne und adelige Tochter einer prominenten galizischen Familie, die als Hofdame für seine Ehefrau nach Portugal eigentlich gekommen war. Mhm. So, und obwohl also das mit dem Bot mit der Ehefrau klingt jetzt ein wenig nach einem Interessenkonflikt. Ja, das kann man jetzt sehen, wie man will. Vielleicht sieht die Ehefrau das so, er sieht es nicht so. Er beginnt jetzt trotz seiner Ehe eine Affäre mit dieser Ines. Und irgendwann verstirbt auch seine Ehefrau und eigentlich direkt danach zieht Ines jetzt mehr oder weniger wie eine Ehefrau bei ihm ein. Und das findet jetzt der König, der noch am Leben ist und König und Vater und eigentlich auch der ganze Hofstaat, finde es nicht so cool. Aber die Affäre vorher war Völlig ja, ich glaube tatsächlich, dass man... Also hat man da halt ja, noch was daneben bei laufen lassen so. Dass man da nicht wirklich mit der Wimper zuckt, ja, wenn sowas rauskommt. Aber jetzt so einziehen und sich quasi so wie eine Ehefrau verhalten, das war dann schon ein bisschen viel, ja. Für alle aber, nicht nur für den König. Und im Jahr 1349 verbannt der König Alfonso deswegen Ines vom Hof. Einfach schon mal, damit es keinen politischen oder gesellschaftlichen Skandal gibt, der irgendwie eskaliert. Weil vorher war es schon kein Skandal. Nein, das war noch kein Skandal. Stattdessen eskaliert aber was anderes. Im gleichen Atemzug versucht er dem Sohnemann, einige Prinzessinnen als mögliche nächste Ehefrau unterzujubeln. Und der Peter lehnt jetzt alle ab. Und der Papa erlaubt ihm aber nicht, Ines zu heiraten. Weil das wäre ja auch noch eine offensichtliche Lösung, ne? Die dann einfach zu ehelichen. Aber das verbietet der Papa. Also ein amoröses Patt oder vielleicht das Pariser Äquivalent zum mexikanischen Standoff oder irgendwie so. Ja? Eine Zwickmühle. Aber die Liebe fand auch hier ihren Weg. Peter blieb trotz Verbot mit seiner Ines zusammen und die haben sogar heimlich zeitweise dann in einem anderen Palast irgendwie zusammengelebt. Also ich stelle mir Prinz Charles im Wesentlichen vor mit Camilla. Im Wesentlichen. Ja, er hatte auch drei Kinder dann mit ihr, heimlich so. Und im Jahr 1355, so heimlich war es dann wahrscheinlich gar nicht, schickt dann der König Alfonso drei Männer, um diese Ines ausfindig zu machen. Und die finden die, so gut versteckt war sie nicht. Und mit finden meine ich, sie machen sie in den Kopf kürzer. Das ist aber schon hart. Hart. Noch härter ist es, dass sie es direkt vor den Augen ihrer Kinder tun. Boah. Schwierig, selbst für die damalige Zeit. Und das war dann doch auch ein bisschen viel für unseren Peter. Der ist jetzt außer sich vor Zorn und erhebt sich gegen seinen Vater. Also der organisiert wirklich einen Aufstand, den der König aber niederschlagen kann. Aber der Regent stirbt kurze Zeit später, so auf natürlichem Wege. Und Peter hat dann den Weg frei für den Thron, 1357. Und aber wenn er im Aufstand gegen seinen Vater ist, gibt es ja nicht Menschen, die was dagegen haben, dass er den Thron übernimmt? Ja, bestimmt. Aber wenn der Vater dann stirbt, ist er trotzdem der Thronfolger, so okay. der rechtmäßige. Weiß ich jetzt nicht, aber gut. Ich hinterfrage nicht weiter. Naja, doch. Also ich weiß ja, nicht. Aber der ist ja egal. Es ist also so, er könnte mal angenommen, selbst wenn er den in den Kerker wirft und er noch am Leben ist, wenn der König dann stirbt, ist er immer noch der rechtmäßige Thronfolger. Ja, aber du weißt doch, wie es ist. In solchen Situationen haben ja auch schon diverseste andere dann versucht, das Machtvakuum zu füllen. Ja. Aber ich glaube, der, ja, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube, der Vater hat ihm das gar nicht so krumm genommen dann am Ende des Tages. Naja, der, also vielleicht. Wer wird denn so kleinlich sein? Naja, der hat ja auch quasi Dreck am Stecken in der ganzen Auseinandersetzung. Es war jetzt auch nicht ganz okay, ne, was er gemacht hat. Nicht ganz okay, die Frau umzubringen. Ja, aber vor halt, den Augen der Kinder. Es ist halt der König, ja. Also ich meine, dann wenn musst der du, nicht dann musst du das auch nicht dann, sein. Dann kommen wir denn dahin? Dann musst du das ganze Konzept anzweifeln, ja. Also es liegt in seinem Handlungsspielraum, das zu tun. Es ist primär, König zu sein. Das hast jetzt du gesagt. Mhm. Also, jetzt ist Peter König und er überlegt sich, ja, jetzt könnte er ja diese Mörder seiner Geliebten zur Rechenschaft ziehen. Mhm. Das Problem ist nur, die sind mittlerweile nach Kastilien geflohen und ich wollte sagen, die müssen jetzt laufen. Peter dealt aber ganz gut mit der Regierung dort dann aus, dass sie gegen kastilische Flüchtlinge, die in Portugal leben, einfach ausgetauscht werden. Also er wird ihrer habhaft und führt dann 1361 sogar einen öffentlichen Prozess gegen die ehemaligen Herrscher seines Vaters. Und nachdem er sie natürlich des Todes an seiner Geliebten für schuldig befunden hat, riss er ihnen mit seinen eigenen Händen die Herzen heraus. Indiana Jones 2? Naja, weil sie ja sein eigenes Herz verletzt hatten. Also das ist eigentlich schon romantisch. Das ist voll die romantische Geste. Ja. Und seitdem nennt man ihn Peter den Grausamen. Aber gab es da Vorarbeit am Brustkorb? Weil, also ist ja nicht so einfach. Peter der Herzige, finde ich. Ist ja herzig. Ich stelle es mir so vor, weil es ist, glaube ich, gar nicht, das also rein mechanisch gar nicht so einfach. Muss das schon irgendwie aufmachen. Aber bei Mortal Kombat ging das dann. Da haben die aber auch das ganze Skelett rausgenommen im Zweifelsfall. Ja, das ist aber auch ein paar Jahrhunderte später. Ach, ja, stimmt natürlich. Da waren die stärker, ja, das stimmt. Laut Legende ließ Peter später Ines Leichnam exhumieren und auf einen Thron setzen. Und will den Kopf draufschrauben. Kleidete sie in reiche Gewänder und Juwelen. Also dann die nächste Position bitte. Die nächste Position. Von all seinen Vasallen. Grüßen und behandeln wie eine Frau. Die Hand der Verstorbenen zu küssen und sie als Königin anzuerkennen. Ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich stattgefunden hat, so, aber es ist eine schöne. Aber ich will es glauben. Es ist eine schöne romantische Geschichte. Hat er je wieder geheiratet? Das weiß ich nicht. Das sind so viele Geschichten, die kann ich dann immer nicht so in der unendlichen Tiefe zusammentragen. Forbidden Love, go straight to your heart. Das, was die wenigsten wissen, der Song Total Eclipse of the Heart behandelt genau von diesem, ja, von dieser, ja, Story. Ja, jetzt, wo du es sagst. Das wissen die wenigsten. Platz 9. Der Schuhmacher und Junggeselle aus Nîmes, Pierre Picot. Nîmes. Nîmes. Wie die hier, die Ratten von Nîmes? Was sind die Nîmes. Ratten von Nîmes? Von Nîmes. Also, sagt man auch Nîmes, oder? Wahrscheinlich, ja, ja, auf Französisch. Ja, ja. Ja. Der hat sich im Jahr 1807 verlobt. Mit einer sehr reichen Frau. Und das hat den Neid seiner, ich setze es mal in Anführungszeichen, nein, seiner Freunde hervorgerufen. Mhm. Ja, die hießen Louis-Pion, Solary und Chaubard. Und die zetteln ihn jetzt an oder verpetzen ihn als angeblichen Spion, woraufhin er dann sofort verhaftet wird. Von welchem Reich? Frankreich. Ja, ja, aber also für wen hätte er spielen können? Ja, für die Engländer natürlich. Die Engländer, okay, ja. Und es gab dann noch einen vierten, der war zumindest eingeweiht, Alud. Der hat aber nicht die Eier, was zu sagen. Also der wird später nochmal wichtig. Oder es gibt einen, der noch Bescheid weiß, der aber nicht traut, da irgendwas dagegen zu machen. Picon landet jetzt in der Festung Fenestrelle und wird da zu 7 Jahren verurteilt. Einfach mal, weil 3 Leute es behauptet haben. Genau. Okay, cool. Und ey, es haben 3 Leute gesagt. Er weiß erstmal überhaupt nicht, warum er da reingeworfen wird. Das erfährt er erst im 2. Jahr seiner Inhaftierung. Sind wir auch gute Freunde, die er da. Der Graf von Monte Cristo. Ja. Das ist tatsächlich die Vorlage vom Graf von Monte Cristo. Während seiner Gefangenschaft grub er einen kleinen Durchgang zur benachbarten Zelle und knüpfte dort Kontakt, also ich würde sogar fast sagen Freundschaft, zu Vater Turi, einem italienischen Priester, der ebenfalls da festgehalten wurde. Und dieser Priester stirbt dann ein Jahr später und hinterlässt Picot aber einen Schatz, den er in Mailand versteckt hat. Also warum so eine, ist da eigentlich ein Priester eingebuchtet? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Man kam aber sehr willkürlich ins Gefängnis dort. Genau. Ich glaube, das hätten wir etabliert. Ja. Hätte jetzt sein können, dass der dreimal einen Pasch gewürfelt hat. Vielleicht. Kann sein. Diesen Schatz holt sich Picot dann im Jahr 1814, als er nämlich nach dem Sturz der französischen Regierung dann vorzeitig freigelassen wird. Es gab wirklich diesen Schatz. Ja. Fantastisch. Ist gut, ne? Also ist ja sehr unglaubwürdig, aber es ist gut. Also er hat jetzt Kohle, ja? Er hat ein Motiv. Jetzt wissen wir ja schon aus den anderen Fällen, man braucht einen Plan. Er kehrt jetzt erstmal. Aber stell dir mal vor, nach so langer Zeit im Gefängnis brichst du aus oder kommst du raus, hebst diesen Schatz und stellst fest, scheiße, die Währung wurde schon längst abgeschafft. Scheiße, Inflation. Ja, oder sowas. Oder wo habe ich das neulich gehört, im Mafialand, sehr schöner Podcast von irgendeinem Radio. Ich weiß, ich will es jetzt nicht falsch sagen. Also sehr schöne Recherche über diesen Mafiosi, der in Deutschland quasi diese Pizzeria hatte, Mario L. Ja, also ist ist wirklich eine ganz bekannte Geschichte, der so der Kopf der Mafia in Deutschland im Prinzip war. Und da kam es dann irgendwie auch raus, das größte Problem der Mafia ist ja oft, das Geld zu waschen. Ja? Also die haben irgendwo Unmengen an Geld, das ist aber nicht, sie können es nicht benutzen, weil es nicht gewaschen ist. Und es wird wohl auch oft irgendwo dann eingetütet und verbuddelt und eins der Probleme, die dann oft haben, ist, dass dieses Geld einfach vergammelt. So, dass es irgendwann nicht mehr brauchbar ist, weil es irgendwie halt die Tüten nicht dicht waren oder irgendwie das Geld vermodert und zerfällt. Und, ja, das sind mal Luxusprobleme. Das habe ich mir auch gedacht, das sind mal echt krasse Probleme, so. Kannst du doch froh sein, wenn du wie unser eins, wenn du eine EC-Karte kein Geld hast. Buddel doch eine Kreditkarte, bin doch nicht blöd. Also, er braucht einen Plan. Ja? Er kehrt jetzt unter falschem Namen nach Paris zurück und arbeitet jetzt erst einmal 10 hasserfüllte Jahre lang an seinem Plan. Klingt wie ein Schlagersong. 10 hasserfüllte Jahre. Das klingt vor allem nach einem guten Lebenslauf. Ja, was haben Sie dann irgendwie die letzten paar Jahre gemacht? Also da habe ich Hass erfüllt für Firma XY gearbeitet. Und warum wollen Sie wechseln? Nur so. Ja, die Firma gibt es nicht mehr. Ich wollte mich weiterentwickeln. Als erstes lässt er Chaubard ermorden. Also das ist jetzt noch... Mit seinem Geld jetzt einfach ganz plain. Für zehn Jahre Plan finde ich das relativ platt. Ja, aber okay. Ja. Mit Geld, ja. Also er macht es nicht selber. Bei Louis-Pion ist die Lage, also da hat er sich jetzt schon mehr einfallen lassen, da ist die Lage etwas komplexer. Den lässt er erst foltern und dann töten. Ja, vor allem ist da die ach, wirklich? Foltern ist nicht ganz richtig, aber die Idee stimmt schon. Dieser Louis-Pion hat jetzt nämlich, nachdem Picot ins Gefängnis gewandert ist, 2 Jahre später einfach dessen Verlobte geheiratet. Was ja nochmal zusätzlich dreckig ist, ne? Und deswegen braucht er da schon ein bisschen mehr als einfach nur ermorden lassen. Das kann ich nachfühlen. Und er zweimal ermorden lassen? Er schafft es jetzt irgendwie, dass er die Tochter von dem Louis Pion mit einem Kriminellen zusammenbringt, okay, dass die den heiratet und dann lässt er den verhaften. Den Kriminellen. Den Kriminellen. Das wiederum scheint mir sehr kompliziert zu sein. Das ist sehr kompliziert. Und ich weiß auch nicht, ob er das vorhergesehen hat, aber Louis Pions Tochter stirbt daraufhin vor Schreck. Nein, das kann er gar nicht vorhergesehen haben. So. Dann zündet er das Restaurant von Louis Pion an, was für den zumindest mal den finanziellen Ruin bedeutet. Das ist jetzt schon, das kann man sehr dann. Unterschwellig. Das kann man jetzt schon erwarten, ja, dann, dass das passiert. Jetzt widmet er sich erstmal dem anderen, Solari. Den vergiftet er. Aber nicht genug, also das ist auch noch nicht Strafe genug. Er bringt auch dessen Sohn dazu, Goldschmuck zu stehlen und zettelt dann auch den, also hängt den auch dran, sodass der auch ins Gefängnis wandert. Das kommt mir ein bisschen so vor, wie er hat einfach 10 Jahre lang keine geile Idee gehabt. Ja, und gedacht, ich muss jetzt was sehr Kompliziertes machen, dass da einen richtig guten Plan gibt. Random ja? Stuff. So, jetzt kehrt er nochmal zu der Nummer 2 zurück, weil der ja noch lebt, ja? Der ist ja nur finanziell ruiniert. Aber der muss ja eigentlich von allen mitgekriegt haben, die sterben irgendwie alle. Den ersticht er jetzt. Na gut, das wollte er dann wirklich selber wissen. Aber ist das im Graf von Monte Cristo in dem Buch auch so random und strange? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass das so ein Erfolg gewesen wäre. Das wenn kann so sein, dass das ein bisschen durchdacht. Vielleicht bringe ich es jetzt auch etwas verkürzt hier da. Das kann auch sein. Jetzt gab es aber noch diesen vierten Freund, ja. Oceans 4. Der hat jetzt nämlich genau das, was ihr gerade angedeutet habt, der hat das kommen sehen, dass hier irgendwie die Leute sterben und da ist doch was im Busch. Und der entführt jetzt quasi präventiv diesen Picot. Wer kennt es nicht, die Präventiventführung? Verletzt ihn dabei aber sehr schwer und Picot wird dann irgendwann von der Polizei gefunden und er kann eigentlich nur noch sein Geständnis oder mehr oder weniger seine Beichte dann den Polizisten mitgeben und dann erliegt er seinen Verletzungen. Ja, der Vierte hat es jetzt quasi überlebt. Der Vierte hat es jetzt überlebt. Mit seiner Präventiventführung. Also die Geschichte ist aber der landet doch dann jetzt eigentlich auch im Gefängnis. Die Geschichte ist halt hauptsächlich deswegen cool und erzählenswert, weil es die Grundlage ist für Alexandre Dumas und den Graf von Monte Cristo. Das hast du sehr schön ausgesprochen. Schon, ne? Voll. Manchmal habe ich so meine Momente. Der französische Moment wurde ihm präsentiert von, was trinkst du da? Geramont. Adelholzner. Okay, Wasser. Wir kriegen ja dieses Jahr, vielleicht bin ich auch deswegen so aufgeschlossen, wir kriegen ja dieses Jahr eine französische Austauschschülerin. Nein, das sagst du mir jetzt. Keiner hat da so arg Lust drauf. Hey, nicht sagen. Aber Moment, was heißt keiner? Von deinen Kindern? Du oder wer? Naja. Wer hat da ja gesagt? Vielleicht, an welche Stelle? Vielleicht ist es wirklich an der Stelle gar nicht so richtig gut aufgehoben, diese Geschichte. Aber Anne, lernt eines deiner Kids Französisch? Ja. Okay, Schule, klar. Okay, also das rührt daher. Das ist ja, klar. Das ist, die Schule sucht noch Leute, nein. Die laut aufnehmen. Ja, das hat die Schule auch versucht. Da haben wir uns nicht gemeldet. Aber der Gedanke, dass das auch ein ebenso absurder und unlogischer Plan war, um den Kampfhund-Status vom Kylo wegzukriegen. Also, dafür müssen sie ein französisches Mädchen für mindestens 6 Monate aufnehmen. Ja. Keiner spricht Französisch, ist mir egal. Ja, genau, das ist so ein bisschen das Problem dran. Also wir haben ja nichts gegen Menschen. Naja. Nichts, was hilft. Nicht mehr zumindest. Aber ja, die musst du dann halt bespaßen und du sprichst die Sprache nicht und das ist halt schon irgendwie auch ein wenig. Und ja, aber ein paar Brocken kannst du da. Wir haben auch genug irgendwie anders. Ja, ich erinnere immer gerne wieder zurück an meinen letzten Frankreich-Urlaub, an meinen einzigen Frankreich-Urlaub, ja, an dem ich mehrmals versucht habe, auf Französisch Dinge zu tun und mir immer auf Deutsch geantwortet aber wurde. Aber andersrum, die Idee ist doch auch, dass die versuchen, Deutsch zu sprechen. Ja, die Erfahrung zeigt nur. Ich weiß. Okay. War nicht anders, als ich meinen französischen Austauschstudent da hatte. Der hatte auch gar keinen Bock, irgendwie ein Wort Deutsch zu sprechen. Platz 8. Uttam Singh steckt als 20-Jähriger im Jahr 1919 mittendrin, als der Gouverneur von Punjab, das ist ein gewisser Sir Michael O'Dwyer, angesichts einer Massendemonstration vor dem Indian National Congress das Kriegsrecht ausruft. Mhm. Ja, also da gibt es eine große Demonstration und das ist so überbordend, dass sie sich nicht mehr zu helfen wissen und sie verhängt jetzt das Kriegsrecht. Die Ansage ist klar, also keine Versammlung und falls sich doch jemand versammelt, dann alle erschießen. Mhm. Daraufhin übernimmt jetzt der Brigadegeneral Reginald Dyer aus dem, also den holen sie extra aus dem Nachbarkanton ran. Der übernimmt jetzt die Kontrolle quasi über die Stadt, ja, die militärische Führung. Und im Massaker von Amritsar lässt der 50 bewaffnete Soldaten auf ungefähr 15.000 friedliche Demonstranten schießen. Uff. Es gab dafür relativ wenig Tote, nur 379, was hätte auch mehr sein können. In welchem Jahr sind wir? 1919. Genau. 1200 Verletzte und ja, Udam ist einer der Überlebenden, so, und der schwört sich jetzt Rache. Er sitzt dann 5 Jahre im Gefängnis wegen unerlaubten Waffenbesitz und wegen unerlaubten Überlebens und wegen Besitz von verbotenen Schriften. Und er hatte die kleine Europanimus dabei. Ich sag's jetzt einfach mal, er schmiedet in der Zeit einen Plan. Er kommt dann aus dem Gefängnis raus, macht sich auf den Weg über Kaschmir nach Deutschland und dann weiter nach England. Und da soll nämlich am 13. März 1940 dieser Michael O'Dwyer in der Caxton Hall in London zu einer Versammlung erscheinen. Also der ist da irgendwie eingeladen auf irgendeinem Kongress. Und unser Udam kauft sich jetzt unter der falschen Namen, also unter dem Namen seiner Frau, glaube ich, ein Ticket für diese Veranstaltung. Und er nimmt sein Buch mit rein zu dieser Veranstaltung. Und in diesem Buch hat er so richtig schön... Mit dem die Leviten lesen? Nee, er hat so richtig schön die Form von einem Revolver ausgeschnitten aus den Seiten. Und einen Revolver reingelegt. Hast du sowas schon mal selber gemacht? Also jetzt nicht mit Revolver, aber so ein Buch ausgeschnitten? Klar. Hast du das nicht gemacht? Also ernsthaft? Ja. Ja. Aber es hat leider nicht sehr gut funktioniert. Ja, es funktioniert nicht so gut, wie man es denkt. Ja, aber ich glaube, da bräuchtest du erst so ein Dremel oder sowas. Oder also tatsächlich mal Leute, die das richtig gut hingekriegt haben, so ein Buch ausschneiden, dass du irgendwas verstecken kannst. Ja, mit einem richtig scharfen Cutter oder Skalpell oder so kriegst aber du das schon. Aber das dauert ewig. Ja, du musst es im Prinzip Seiten einzeln. Ja. Im Prinzip. Aber ja, ich glaube, das. Auf jeden Fall hat er so richtig schön oldschool da einen Revolver. Ja, ich stelle mir das auch schön vor, dass er da so richtig schön die Form von dem Revolver so, dass das auch richtig gut nicht rumwackelt und so, ne? Und so schmuggelt er da hier einen Revolver mit rein und als diese Versammlung sich dann schon fast dem Ende zuneigt, geht er zu diesem O'Dwyer hinüber, der gerade auf dem Weg zur Rednerplattform ist und drückt einfach zweimal ab. Also die erste Kugel geht schon durchs Herz und Lunge und tötet den quasi sofort und er verletzt jetzt versehentlich noch ein paar Umstehende, das war glaube ich gar nicht beabsichtigt, lässt sich dann aber recht einfach festnehmen. Und er wartet dann auf seine Verhandlung und tritt dann aber für 42 Tage in den Hungerstreik im Gefängnis und wird dann schließlich zwangsernährt, was sich irgendwie ziemlich absurd anfühlt, weil er dann sein Urteil kriegt und am 31. Juli erhängt wird. Mhm. Ja, naja, das verstehe ich überhaupt nicht, warum du das als absurd empfindest, weil er entzieht sich ja der Bestrafung. Ja. So, und das kann man ja nicht zulassen. So. Ja, das ist ja ein bisschen wie, du lässt ja auch Leuten selbst im Todestrakt sitzen, irgendwie keinen Gürtel haben, damit sie sich nicht... Ja, ich weiß schon, aber das ist, finde ich auch trotzdem, nach wie vor finde ich das absurd. Das Problem ist einfach mit Todesstrafe, das ist so... Ja, so Todesstrafe über an sich alles, ist halt auch absurd. Dass halt alle Vergleiche und alle Maßnahmen, die du in irgendeine Richtung machst, immer absurd sind, weil einfach, ja... Punkt. Ich meine, das ist so ein Ding wie, du willst ihm halt nicht das letzte Wort lassen. Genau, ne? Ja, ja. Das ist genau der Punkt. Aber wo ist jetzt das Problem, wenn er das letzte Wort hätte, wäre es jetzt auch nicht so schlimm. Naja, aber das ist ja so diese Gerechtbarkeit, was Dominik auch sagt, dass der Staat ja, ja da... Ich weiß schon, und er ist ja dann in staatlicher Obhut auch an der Stelle ja, und darf, natürlich ist er da irgendwie dann sozusagen schutzbefohlen. Ist schon klar, verstehe ich schon, aber ist doch trotzdem bescheuert, wenn sich jemand zu Tode hungert und du hältst ihn zwanghaft am Leben, nur dass du ihn erhängen kannst. Dann machen wir das nicht in Zukunft. Nee, okay? Machen wir nicht. Okay. Bin ich dagegen. Alle mal zuhören. Sieben. Platz Nummer 7. Enrico Dandolo wurde 1107 in Venedig geboren. Der Papa war Diplomat, der Onkel war ein hochstrangiger Kirchenfunktionär. Höchstrangiger. Höchstrangig. Und die Dandolos waren wichtig. Ja, habe ich, glaube ich, damit etabliert. Und er hat da schon große Fußstapfen, in die er gerne tritt. Und Schuhgröße? Sehr groß. Das ist 900 mindestens. Ui. Und er wird so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob es Diplomat an der Stelle trifft, aber er übernimmt so ein bisschen so eine diplomatische Rolle, was sein Vater halt auch gemacht hat. Also viel in der Gegend rumreisen, so mit Leuten verhandeln, Beziehungen zu Nachbarländern irgendwie halten und so weiter. So kommt er 1171 zum Beispiel nach Konstantinopel und Istanbul? Nicht Istanbul, Konstantinopel. Und weil er doch ein recht schlauer und gewitzter Mensch ist, kann er der Katastrophe, die sich dort anbahnt, kann er entkommen. Also da ist quasi, da formiert sich ein Mob gegen das Königreich. Wischwasser? Ja, gegen das Byzantinisch? Ne? Ich denke, letzteres, ja. Byzantinisches Königreich. Das wusste ich auch nicht, oder hatte ich nicht parat, Byzanz und Konstantinopel ist im Grunde das Gleiche. War ich das klar? Na klar, ich bin ja nicht dumm. Das wäre so geil, wenn es einfach nicht stimmen würde. Und also er kann diesem Mob, der sich da gegen die Regierung, gegen den König formiert, dem kann entkommen, aber nur sehr knapp. Irgendwer kommt dabei auch ums Leben. Jetzt warte mal, den habe ich jetzt ausgelassen. Irgendjemand. Gut, zu der damaligen Zeit kommt es echt nicht auf einen an. Ja, so. Ja. Nee, der damalige Doge, der in Venedig das Sagen hat. Der Doge, glaube ich. Ne? Ja, man spricht es, glaube ich, hart aus, der Doge. Nicht, wie das heißt. Wie der lustige Hund. Nee, der ist, glaube ich, mit mehr G. Doge. Pour homme et pour femme. Eine Touche hätte ich jetzt auch. Und dann, was passiert mir dann? Ist heiß. Also, auf jeden Fall kommt dabei der Regent, der venezianische, das ist das Wort, danke. Es ist einfach auch zu heiß heute. Der kommt ums Leben, aber Enrico überlebt. So. Er bricht aber jetzt wegen sowas nicht seine diplomatischen Tätigkeiten ab. Also, er reist öfter da noch hin und auch nach Sizilien und auch sonst in den, die Welt ist ja damals noch sehr klein. Also, er reist da noch sehr viel in dieser kleinen, bekannten Welt umher. Kleine, pikante Welt, klingt wie ein Feinkostladen. Irgendwo auf einer dieser Reisen verliert er sein Augenlicht. Also da gibt es auch widersprüchliche Geschichten dazu. Ich habe neulich meine Mütze hier irgendwo verloren auf dem Weg, aber mein Augenlicht, wie verliert man sowas mal eben? Also der eine sagt, der hat sich irgendwie den Kopf angeschlagen und daraufhin hat er es verloren. Die anderen sagen, der byzantinische König habe ihm die Augen irgendwie ausgestochen. Was? Ich weiß nicht. Das geht aber jetzt wirklich sehr weit auseinander mit mal eben verloren auf der Reise. Jetzt kann er trotzdem anschlagen. Also wir haben mir den Kopf schon angeschlagen und deswegen sehe ich auch nicht schlecht. Ja, ein bisschen stärker vielleicht, aber kommt, glaube ich, jetzt auch nicht so oft vor, dass du dir den Kopf anschlägst und dann dein Augenlicht verlierst. Eine Story von einem Pferd, das ausgeschlagen hat und einem Typ, der seit, keine Ahnung, wirklich sehr lange Zeit. Ich kann wieder sehen! So ähnlich, nur einseitig sehen konnte, weil sein anderes Auge komplett ausgefallen war und das Pferd halt genau auf die Stelle gedroschen, dass danach das zweite Auge wieder ging. Das muss sehr krass sein. Und vor allem, wie viele Leute sind danach zu diesem Pferd, um sich ins Gesicht treten zu lassen? Ein bunter Pferd, hau mir. Ist ein bisschen wie die Geschichte mit dem Rückgratzylinder. Mhm. Na, egal. Also, dass er jetzt kein Augenlicht mehr hat, bremst ihn jedenfalls nicht. Er ist jetzt dann schon im hohen Alter. Mit 84 Jahren wird er zum 41. Dogen in Venedig. Das ist das Jahr 1192. Was man jetzt vielleicht zu der Zeit noch wissen muss, es gab bis dahin schon 3 Kreuzzüge, so mit unterschiedlichem Level an Erfolg. Nach dem 3. verblieb Jerusalem unter muslimischer Kontrolle, was jetzt so in der restlichen Welt die Leute eher so ein bisschen blöd fanden. Ja, auch toller Film von Ridley Scott, Königreich der Himmel, unbedingt in der Extended Cut Version anschauen. Ja, wenn man sowas mag. Ich fand das nett, hat mich nicht begeistert. Aber der Vatikan hat es natürlich genutzt, als dann damals der Saladin abtankt und hat sofort zum 4. Kreuzzug aufgerufen. Mhm. Papst Innozentens III., 1198. Es ist jetzt aber so, dass jetzt nicht die Leute darauf warten, dass hier so ein Papst jetzt gerade nochmal einen Kreuzzug aufruft und alle schon bereitstehen. Also er findet eigentlich erstmal niemanden so richtig, der diesem Ruf folgen will. Alle gucken so weg. Ja, so alle sind irgendwie gerade beschäftigt. Ey, du da. Aber 1202 schicken dann wenigstens die Franzosen so eine kleine Armee in Richtung Venedig, von wo aus sie dann nach Kairo übersetzen sollen. Und sie haben kaum Geld und das mit den Schiffen klappt irgendwie dann auch nicht. Und deswegen beschließen sie dann über Land, glaube ich, zu gehen. Und unterwegs überfallen sie dann noch die Stadt Zara, was insofern relevant ist, weil das eine christliche Stadt ist. Und sie auf dem Kreuzzug. Aber naja, gut, wenn du kein Geld hast, ne, dann schaust du da nicht so genau hin. Der Papst fand es jetzt aber nicht so geil, also der wollte jetzt alle dann exkommunizieren und Enrico Dandolo, der nahm dieses Angebot gerne an, ließ sich exkommunizieren und sorgte dann dafür, dass die französische Armee jetzt nicht Richtung Kairo weiterreist, sondern nach Konstantinopel. Nicht Istanbul? Nee, nicht Istanbul. Kairo, Konstantinopel, egal, Hauptsache Italien. Das war die Fußballreferenz. Ich weiß. Also ich komme selber ganz durcheinander hier. In Konstantinopel war jetzt gerade auch wieder so ein Machtkampf im Gange. Ich muss mich jetzt schwer konzentrieren, ich kann da jetzt nicht drauf einsteigen. Und unser Enrico schlägt sich jetzt auf die Seite quasi des Herausforderers. Ja, also der unterstützt quasi die Bestrebungen dort den Regenten, die Regierung zu stürzen. Und sie können alsbald dann quasi diesen Herausforderer als Regenten einsetzen. Der hat ihn jetzt aber quasi dafür einiges an Vermögen versprochen. Also ja, bringt mich auf den Thron und dann kriegt ihr irgendwie euer Körpergewicht in Gold oder so. So ganz genau weiß ich es nicht, was er versprochen hat. Aber er sieht sich außerstande, die gemachten Versprechen einzulösen. Also, wenn Körperteile abschneiden, weil dann wird man leichter und dann... Und das ist nicht nur witzig, weil der ebenfalls blind ist und sich außerstande sieht. Chapeau. Also, er bricht die Abmachung. Und er bezahlt seine Schulden auch bei die Venezianer sind da ja auch irgendwie also mit dieser französischen Kreuzzugarmee sind quasi auch welche aus Venedig da mit hin. Und die wollen sich jetzt quasi ihr Geld holen, indem sie einfach in die Stadt stürmen und dort halt Randale veranstalten, ne? Und irgendwie sich plündernd durch die Stadt marodieren. Überall gibt es Scharmützel auf den Straßen, überall Soldaten, Übergriffe, Feuer in der Stadt. Also es ist irgendwie Ausnahmezustand und das finden die Leute, die dort leben, natürlich entsprechend doof. Die setzen dann ihrer Hand eigenmächtig den Regenten wieder ab und setzen jetzt nochmal den anderen Regenten in der Stadt ein. Und den erkennen jetzt aber die Venezianer wieder nicht an. Also das ist eine super komplizierte Geschichte. Die Kreuzzügler und die Venezianer belagern jetzt die Stadt und also gehen jetzt nochmal so richtig ordentlich mit der Armee, greifen die jetzt nochmal richtig komplett mit dem Ganzen. Vorher war das ja ein wenig so, ja, jeder macht ein wenig so sein eigenes, ja, aber sie belagern jetzt nochmal die Stadt, greifen nochmal hier mit der ganzen Armee an und plündern jetzt nochmal systematisch die ganze Stadt, um die Schulden zu begleichen und um quasi halt auch um da einfach einmal Ruhe reinzubringen. Was ich witzig fand, ist, die Franzosen, die ziehen durch die Stadt und nehmen alles mit, was nicht Nino Nagelfest ist. Die Venezianer, die schicken extra Kunstexperten los, um Kunstschätze zu räubern. Ja. Ist ja krass. Und also viel ging dann in Konstantinopel in Raubexperte in der Zeit in Flammen auf. Und die haben aber viele der Kunstwerke, die da drin waren in der Stadt, rausgebracht. Und die sind heute noch in irgendwelchen Dogenpalästen in Venedig zu sehen. Also, krass. Fand ich schon auch irgendwie ganz geil. Also, das war jetzt eine sehr konfuse und sehr knappe Zusammenfassung des vierten Kreuzzug, der deswegen bemerkenswert ist, weil da hauptsächlich Christen gegen Christen kämpfen. Mhm. Und die Folge ist relativ geschichtsträchtig, also die Stadt wird so geschwächt oder Byzanz wird so geschwächt und es war vorher das Bollwerk gegen die Griechen und die fallen dann irgendwann quasi da ein und beenden damit dieses Byzantinerreich. So, und das nimmt im vierten Kreuzzug quasi seinen Anfang. They had it coming. Und es ist jetzt, okay, ist ein bisschen konstruiert jetzt, dass es eine Rachegeschichte ist, aber das war so schön, weil es eine blinde Rachegeschichte ist. Deswegen habe ich sei doch nicht hier, so hart mit dir selbst. Deswegen habe ich es jetzt hier drin gelassen. Nein, ich bin nicht stolz auf mich, wie ich das wiedergegeben habe, denn es war sehr durcheinander, aber die Geschichte ist einfach auch sehr durcheinander. Jürgen. Es ist egal. Nicht so Platz Nummer 6. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs organisierten sich rund 50 Holocaust-Überlebende in einer paramilitärischen Organisation mit Namen NAKAM. Inglourious Basterds. Hebräisch für Rache. Es gibt zu allem verständlich. Einen Film. Das erklärte Ziel war die Vergeltung für den Mord an 6 Millionen Juden. Ja, so irgendwie verständlich. Die Rächer, oder auch wie sie dann genannt wurden, The Jewish Avengers, die folgten Abba Kofner und es waren hauptsächlich Juden, die während des Kriegs schon als Partisanen halt gekämpft haben. Also jetzt nicht unbedingt welche, die im KZ dann überlebt haben, sondern welche, die halt schon wirklich auch vorher im Saft waren, gekämpft haben. Ja. Und nach dem Krieg und dem Sieg der Alliierten über Deutschland setzen sie den Kampf einfach fort sozusagen, fest entschlossen erst aufzuhören, wenn 6 Millionen Deutsche gebüßt hätten. So, das war der Plan. Dieser Kofner denkt sich, naja gut, das kann man jetzt irgendwie eher alles händisch machen, aber er hat da vielleicht irgendwie auch einen anderen Weg und reist nach Palästina, um sich dort Gift zu besorgen. Und das wollen sie in Nürnberg in die Wasserversorgung kippen. Das war der Plan. Really? Allerdings wurde Kofner bei der Einreise in die britische Besatzungszone erwischt, hat das Gift dann irgendwo auskippen können, also wurde das dann irgendwie schnell noch los, deswegen wurde er da auch nicht irgendwie groß für bestraft. Aber sie mussten jetzt irgendwie einen Plan B dann irgendwie auspacken. Und der Plan B war, B wie Kriegsgefangene in der US-Besatzungszone mit arsenverseuchten Backwaren vergiften. Dazu haben sie dann Bäckereien infiltriert, ja, haben sich da irgendwie als Hilfsarbeiter oder was angeboten. Und sie haben sich gezielt die Bäckereien ausgesucht, die Gefangenenlager beliefert haben. Wieder Nürnberg, Nürnberger Genossenschaftsbäckerei, haben sie tatsächlich 3000 Laibe Brot vergiftet. Krass. Und haben damit 2000 Gefangene im Lager in Langwasser, also wurden krank. Es gibt offiziell keinen einzigen Toten, der diesem Anschlag zugeschrieben wird. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob das einfach nicht in die Akten gelangt ist oder ob die wirklich nur krank wurden. Habe ich auch nie davon gehört. Ich auch nicht, deswegen fand ich es echt bemerkenswert. NAKAM gilt als terroristische Organisation. Jedoch wurde der Prozess gegen alle Beteiligten im Jahr 2000 aufgrund der ungewöhnlichen Umstände abgebrochen. Also wurde nicht verurteilt, gab kein Urteil. Aufgrund der ungewöhnlichen Umstände? So habe ich es gelesen, ja. Okay. Vielleicht noch ganz kurz für den Kontext. Man schätzt, dass nach dem Krieg insgesamt etwa 200 bis 250 Juden ihren Rachefantasien auch tatsächlich Taten folgen haben lassen. Mhm. Ein Großteil davon eben organisiert über Nakam. Und zusammen mit dem Mossad und ein paar Einzeltaten bringen die es am Ende auf vielleicht 1000, vielleicht 1500 Menschen, die so aus Rache nach dem Krieg ermordet wurden. Was jetzt gar nicht viel ist eigentlich. Hätte man auch Verständnis für größere Zahlen an der Stelle gehabt. Total. Platz 5 kennt ihr vielleicht die Geschichte. Okay, kann ihr jetzt von den anderen auch schon welche. Aber Platz 5 habt ihr sicherlich auch schon mal gehört. Da gibt es nämlich auch einen Film, den kenne sogar ich. Im Jahr 1701 wurden zwei japanische Fürsten, auch Daimo. Sekunde, ist es Takeshis Castle? Nein, aber es wäre sehr schön. Entschuldigung, der Papagei daneben, aber leider auch ein bisschen witzig. Daimyo spricht man wahrscheinlich ganz anders aus. Aber die wurden an den Hof des Shogun in die Burg Edo geschickt. Also Edo ist das heutige Tokio. Und die mussten da irgendwie eine Zeremonie vorbereiten. Und dafür haben sie eine Unterweisung bekommen. Und sie haben aber, also weiß man ja, in Japan, da wird sehr viel auf Gepflogenheiten Wert gelegt. Ja. Sie haben jetzt sich für diese Unterweisung nicht ausreichend beim Zeremonienmeister bedankt. Also ihre Gastgeschenke waren quasi zu klein. Ja. Also fängt dieser Zeremonienmeister an, also wie eine Art Fauxpas, die zu beschimpfen. Ja, der war schon ziemlich angefressen. Ja. Die Folge ist, dass die Unterweisung immer schlechter wird. Also er beschimpft sie nicht nur, sondern unterweist sie auch nicht mehr richtig. Und der eine währenddessen beschimpfte sie schon. Ja. Okay. Und der eine Fürst, Asano, der schluckt es im Grunde einfach runter. Der andere Fürst, Kamai, in dem regt sich so langsam der Wunsch nach Blutvergießen. Satisfaktion. Diese Schmach musste aus der Welt geschafft werden. So, dieser Kamai hat aber ganz pfiffige Berater. Die haben jetzt nämlich heimlich diesem Zeremonienmeister einfach Geld zugesteckt und haben gesagt, hey, Junge, hier, wir begleichen diese Schuld oder wir gleichen das irgendwie aus. Und der wurde daraufhin dann ganz freundlich zu diesem einen Fürst. Also hat der sich wieder beruhigt. Ah. Und interessanterweise war es dann der andere Fürst, der das eigentlich einfach so hingenommen hatte, der jetzt dann halt noch mehr von diesen Beleidigungen abgekriegt hat. Und der hat irgendwann rot gesehen und hat ein Messer gezückt und hat diesen Zeremonienmeister einen schönen Schmiss im Gesicht verpasst. Und mit einem zweiten Hieb hat er dann das Ziel aber leider verfehlt. Also was heißt leider? Also er hätte ihn tatsächlich töten wollen. Er hätte ihn, glaube ich, schon, ja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob er ihn wirklich töten wollte, aber ist egal, aber weil allein der Angriff natürlich schon ein sehr, sehr schwerwiegendes Verbrechen ist, ein Angriff auf einen Hofbeamten. Ja, schon das Ziehen einer Waffe hätte schon gereicht, ja, als Straftat. Mhm. Aber einen Hofbeamten des Shogunats irgendwie anzugreifen, ist natürlich sehr schwerwiegend. Und Todesstrafe, ganz klar. Diesem Asano wird jetzt von mehreren Seiten nahegelegt, dass er doch bitte Seppuku begehen soll, also diesen rituellen Suizid, ja, damit er zumindest seine Ehre behält an der Stelle. Macht er dann auch. Und nach seiner Selbsttötung wurden dann am gleichen Tag noch seine Güter und Ländereien eingezogen. Also sein ganzes Lehen, sein ganzes Hab und Gut fiel damit ans Shogunat, an den Verwalter. Wie auch immer da, ich weiß nicht, wie man das übersetzen würde, Shogun, der Regent an der Stelle. Ja, der Regent tatsächlich gar nicht richtig übersetzt, ne? Und die Samurai, die vorher in dem Dienst des Fürsten standen, die wurden zu Ronin. Mhm. Das sind herrenlose Samurai sozusagen. Das ist im Prinzip sowas wie reisende Zimmerleute, nur mit Schwertern. Ich finde es voll komisch, dass sie nicht automatisch auch an das Shogunat dann gehen, so. Ja, alles andere auch übertragen wird. Also das mit diesen Ronin, das ist echt sehr spektakulär. Diese ganze Kultur ist uns halt wahnsinnig fremd, ja. Dir vielleicht. Ja, stimmt. Habe ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Aber unter den 300 Gefolgsleuten, die dieser Asano hatte, fanden sich jetzt 47, die diesen Tod ihres Fürsten nicht einfach so hinnehmen wollten. Mhm. Und der Anführer hieß Oishi Kuranosuke. Und es war aber offiziell streng verboten, in so einem Fall Blutrache zu nehmen. Mhm. Also es war keine Option. Ja, sie kannten die Strafe dafür. Sie leisteten jetzt aber trotzdem einen geheimen Schwur, um den Tod ihres Herrn zu rächen, indem sie diesen Zeremonienmeister umbringen. Aber nur den Zeremonienmeister? Ja, der ist ja da im Grunde schuld dran. Ja, hätte man nicht ja auch sein können, dass die Obrigkeit, dass man sagt, ja, man in dem Fall war das ja relativ klar, auf den zurückzuführen irgendwie. Ne? Ganz kurz zur Einordnung, genau, in jener Zeit waren Samurai die waren immer an einen Herrn gebunden und konnten, war das noch anders, aber in der Zeit war das so, dass sie den Beruf nicht wechseln konnten. Die konnten nichts anders machen als Samurai. Und sie konnten auch den Herrn nur wechseln, wenn sie der alte Herr explizit ihnen das erlaubt, quasi den Herrn zu wechseln. Wenn der aber verstorben ist, dann blieb ihnen im Grunde nur ritueller Selbstmord, um ihre Ehre zu behalten oder halt quasi so herrenlose Ronin zu werden, was aber oft quasi Spott und Hohn von der ganzen Bevölkerung bedeutet hat. Eine nicht ganz nachvollziehbare Regelung. Also so ein bisschen wie Söldner dann. Ja, ich weiß. Dass du nicht so hoch im Ansehen bist. Ich weiß auch nicht, womit die dann ihr Geld verdienen oder so. Ne? Die sind dann irgendwie Landstreicher, aber halt irgendwie bewaffnet oder so. Das ist wirklich ein bisschen. Wer will das nicht? Bewaffnet ein bisschen schräg. Aber die Zeiten änderten sich auch wieder. 1873 legte der Ronin Iwasaki Yataro beispielsweise den Grundstein für das Handels- und Firmenimperium Mitsubishi. Also aber deutlich später. Mhm. Ja, nur so. Also es gab dann auch wieder andere Zeiten, aber in jener Zeit hatten die eigentlich. Wenn der Herr einfach so verstorben ist, hatten die nichts mehr. Heute, auch interessant, heute bezeichnet der Begriff oft Studenten, die eine Prüfung nicht bestehen und dann ein Jahr warten, lernen und arbeiten müssen, bis sie die Prüfung wiederholen dürfen. Oh. Die nennt man heute oft Ronin. Aber haben die jetzt den Zeremonienmeister dann gekillt? Ich komme jetzt gleich, wieder zurück. Noch eine Frage zu diesem kulturellen Sache. Wirst du denn dann Samurai von einem, sagen wir, von einem, naja, 80-jährigen Herrn? Oder ist es dann eigentlich schon keine gute Idee mehr, wenn du denkst, naja gut, vielleicht geht es irgendwann auf den Sohn über, aber würdest du da auch, wärst du da dann auch raus? Oder? Also da stecke ich jetzt auch nicht tief genug drin. Ne? Ich weiß auch nicht genau, wie man zu dieser Ehre kommt, überhaupt Samurai zu werden, ob man da überhaupt eine Wahl hat. Ja? Ja. Ob das wahrscheinlich ist es so, dass man da, wie so früher im Mittelalter halt auch, du konntest halt nur das machen, was dein Vater gemacht hat und kamst nicht raus aus dieser Nummer. Ich weiß es schlichtweg nicht. Mhm. Aber habt ihr den Film schon parat? Ich habe ihn noch nicht gehört von euch. Die sieben Samurai? Nein. Ran? Nein, den meinte ich gar nicht. Dann weiß ich nicht. 47 Ronin. Ah, okay. Ah, ja. Also, dieser Zeremonienmeister, der war sehr, sehr misstrauisch. Und der ließ diese 47 Ronin bewachen. Also der hat schon geahnt, dass die was im Schilde führen. Oder vielleicht hat er es auch mitbekommen. Ja, weil sonst hätte er ja viel mehr noch bewachen müssen. Woher wussten die Leute von den 47? Ja, das meine ich jetzt eben gerade, vielleicht hat er das auch mitbekommen, dass die sich irgendwie zusammengesammelt haben oder was, sonst hätte er ja 300, vielleicht hat er auch 300 bewachen lassen, ich weiß nicht, der war glaube ich sehr reich und hatte sehr viele Mittel, vielleicht hat er auch 300 bewachen lassen oder er hat so grundsätzlich halt Augen und Ohren offen gehalten. Aber diese 47 haben sich jetzt alle Mühe gegeben, quasi das zu zerstreuen, also die sind in alle Himmelsrichtungen auseinander, sind alle scheinbar in neue Leben eingetaucht. Der Anführer von denen hat sich dann in Bordellen und Kneipen rumgetrieben, ist besoffen auf der Straße gelegen und hat sich da von allen irgendwie anpöbeln und verspotten lassen und als Taugenichts irgendwie abstempeln lassen. Eigentlich nur, um den Anschein zu erwecken, dass er halt also nichts im Schilde führt. Was man halt macht an so einem guten Wochenende. Dann Ende Januar 1703 haben sie sich dann zusammen getroffen, heimlich zusammengeschlichen. Der Anführer und die 46 anderen, also von den Spionen, dann unbemerkt und haben erstmal ihren Schwur erneuert. Und am 30. Januar haben sie dann diesen Kira, was so eine befestigte, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Burg war oder so eine befestigte Wohnanlage, also ziemlich pompöses Anwesen muss es, glaube ich, gewesen sein, haben das angegriffen, ja. Also mit Wind eisig gepfiffen, massenweise Schnee. Und sie sind im Morgengrauen in zwei Gruppen jetzt um dieses Haus geschlichen, um denen zu stellen und hinzurichten. Sie kannten sich gut aus, weil einer von ihnen die Tochter des Baumeisters von dem Haus irgendwie geheiratet hat, um an die Pläne zu kommen. Also, was für ein Commitment. Ja, das ist mal, weißt du, 10 Jahre Plan, das ist mal ein Plan. Ja, wobei auf der anderen Seite, wenn die eigentlich ihr Leben damit abschließen, dass sie sich dann nur noch rächen wollen. Naja, ich glaube, das ist dann, ja, kommen wir gleich drauf, egal. Andere haben sich auch irgendwie als Handwerker getarnt und waren dann sogar auch mal in dem Haus drin. Also die kannten sich ganz gut aus, die wussten, worauf sie sich einlassen. Und also die eine Gruppe hat jetzt das vordere Tor angegriffen, die andere Gruppe hat dann das Haus von hinten, den Hintereingang angegriffen. Die Nachbarn haben sie sogar noch vorgewarnt und haben sehr darauf geachtet, dass sie nicht irgendjemanden verletzen oder so. Ne? Sie mussten dann aber, also waren da natürlich auch viele Wachen, so die konnten sie dann nicht, kamen sie nicht umhin, die zu verletzen. Am Ende gab es 18 Tote und 22 Verletzte, alles irgendwie Leute, die bei Kira beschäftigt waren. Und aber was ist mit ihm selber? Den haben sie erst nicht gefunden. Also der war irgendwie nicht da, aber sein Bett war warm, so, das war schon ein bisschen merkwürdig und sie haben dann irgendwie das ganze Haus abgesucht und haben dann schließlich irgendwo noch hinter einem Wandteppich, glaube ich, einen geheimen Gang entdeckt, in nochmal so einen kleinen Innenhof und da haben sie ihn dann doch entdeckt. Und weil der aber einen offiziellen einen hohen Rang hatte, hat sich der Ronin-Anführer vor ihm hingekniet und hat ihm den Dolch gereicht, ja, mit dem sein Herr damals sich getötet hat, und hat ihm quasi angeboten, dass er sich auch im rituellen Selbstmord Seppuku ehrenvoll selbst umbringen kann. Der Typ war aber nicht ansprechbar, also der hat vor Angst geschlottert, ja, sie mussten ihn dann letztendlich in die Knie zwingen und haben ihm den Kopf abgeschlagen. Diesen Kopf haben sie dann so im ersten Morgenlicht davongetragen und haben ihn zum Grab ihres Herrn gebracht. Und der jüngste dieser Ronin, der wurde jetzt zurückgeschickt zur Burg des ehemaligen Herrn, um dort, naja, diese frohe Kunde irgendwie, um das halt weiter zu verbreiten. Die anderen haben sich derweil ergeben. Wobei jetzt so diese ganze Lage, das ist nicht so ganz trivial. Ja? Also das Shogunat war jetzt... Ist da einer gestorben von denen? Nee. Das Shogunat war jetzt in der misslichen Lage, da zu entscheiden. Die Samurai haben eigentlich den Code, den Kriegerritus Bushido, befolgt. Also sie sind eigentlich im Code treu geblieben, aber trotzdem war es verboten, ja, was sie da machen. Aber die hatten natürlich auch das Volk auf ihrer Seite. Ja, also moralisch waren sie im Recht sozusagen, aber rechtlich waren sie im Unrecht. Eigentlich haben sie ja zu wenig Geschenk mitgebracht am Anfang. Ja. Also ja. Weiß ich jetzt nicht, Alexa. Naja, die Ronin können das da jetzt ja nicht... Das ganz Geschenke gut überlegen. Naja, aber das ist ja auch Teil der japanischen Mission. Also so ganz unschuldig war er ja nicht. Ja, so in aber... The First Place, auch wenn man das schwer nachvollziehen kann. Sie hatten das Volk auf ihrer Seite. Okay, also, alles klar. Sie mussten jetzt trotzdem zum Tode verurteilt werden, aber sie durften auch ehrenvoll abtreten. Also das ist lieb. Sie haben sich alle irgendwie selbst dann hingerichtet, und nach dem Selbstmord wurden sie auch dann im selben Tempel wie ihr Herr begraben. Also gibt es auch heute noch irgendwie so Statuen und so. Und der jüngste Ronin kehrt dann irgendwann von seinem Auftrag zurück und wird schlussendlich aufgrund seines jungen Alters begnadigt. Also der wird verschont, der muss sich nicht umbringen. Der stirbt tatsächlich erst im Alter von 78 Jahren und wird dann neben seinen Kameraden beigesetzt. Ein bisschen wie bei 300, wo alle sterben, bis auf den einen, der die Botschaft überbringt an die spartanische Restarmee. So. Ja, ist oft so, ja, dass man einen braucht, der irgendwie die Kunde danach verbreitet. Du bist es für uns. Wir sind schon bei Platz 4. Ja, die Frage ist, ob wir mal die Tür öffnen wollen, weil ich sitze in meinem Schweiß. Dann würde ich doch sagen, machen wir an dieser Stelle für uns eine kurze Pause. Vor euch geht's jetzt weiter. Und hier geht's weiter. Ja, das immer noch das Geräusch von Dominik, der Platz. Nieser der Welt. Platz Nummer 4. Wir sind im Jahr 2004 in der indischen Stadt Nagpur. Ja, doch, du musst ein bisschen Fantasie mitbringen, manchmal für meine Geschichten. Da lebte ein Mann namens Akku Yadav. Und der war ein berüchtigter Gangster, Räuber, Entführer, Serienvergewaltigter, Vergewaltiger, Mörder. Rundum sympathischer Kerl. Ein netter Kerl halt, ne, wie man gerne in der Nachbarschaft hat. Also der wuchs schon im Slum dort auf, in einem Ort, wo auch zwei rivalisierende Banden unterwegs waren. Und also der hat seine Karriere als Verbrecher begonnen 1991 mit einer Gruppenvergewaltigung. So. Das würde mich total begeistern, wenn das jetzt der von Slumdog Millionär ist und man hat die ganzen negativen Aspekte einfach weggelassen im Film. Nee, ich weiß nicht, ob es über den Film gibt. Könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Okay, aber also ein schwieriger Held. In den nachfolgenden 13 Jahren versuchte Yadav, sich ein kleines kriminelles Imperium aufzubauen. Wer versucht das? Also er presste Geld, bedrohte diejenigen, die sich ihm widersetzten, er ermordete mindestens 3 Leute, er folterte und entführte Menschen, er brach in Häuser ein, er vergewaltigte über 40 Frauen und Mädchen, er bestach die Polizei, die ihn teilweise jahrelang unterstützte, und naja. 2004 vergewaltigt er ein 13-jähriges Mädchen und terrorisierte im Anschluss dann die Familie. Und das hat eine Frau namens Usha Narayane mitbekommen, und die ist dann auf diese Familie zugegangen und hat gesagt, so, ey Leute, ihr müsst zur Polizei gehen. Mhm. Und das. Aber weshalb hat man denn, also warum muss sie denn da aufmerksam machen, dass das eine gute Idee sein könnte? Die Frage, traust du dich? Naja, ja, also in den Umständen. Kastendenken sind nichts wert. Naja, naja, brauchst du nicht mehr Kastendenken. Ist einfach ein, wenn wir zur Polizei gehen, dann sagt die Polizei, was, wir haben nichts gesehen und morgen wacht dein Kind tot auf. Im Prinzip. Oder halt auch genau. Nicht. Also es ist ein offenes Geheimnis, dass die Polizei bezahlt wird von den Verbrechern. Also okay. Traust du denen natürlich an der Stelle nicht. Also, die Familie weigert sich. Die Frau geht aber dann ihrerseits selber zur Polizei und zeigt diesen Fall an. Und die Polizei geht natürlich sofort zu diesem Yadav und erzählt ihm davon. Und er steht dann mit 40 Leuten bei ihr zu Hause vor der Tür. Mhm. Sie verbarrikadiert jetzt ganz schnell die Tür, ruft die Polizei. Die ist aber schon da. Nee, die kommt nicht. Naja. Und diese ja da vor der Tür brüllte ihr dann alle möglichen Androhungen zu. Er hat irgendwie eine Flasche in der Hand, da ist angeblich Säure drin. Sie hat dann irgendwie eine Gasflasche in der Hand und streichelt sie und sagt so, wenn ihr jetzt hier reinkommt, dann sprengt ihr euch alle in die Luft. Ja. Und tatsächlich riechen die Männer draußen dann auch Gas und lassen schließlich von ihr ab. Und als die Nachbarn mitbekommen, dass sich die mehr oder weniger erfolgreich denen widersetzt hat, finden das eigentlich ganz gut und formieren auch so ein bisschen den Widerstand. Ja? Und jetzt fangen die Leute an, diesen Yadav mit Steinen zu bewerfen. Sein Haus wird irgendwann niedergebrannt. Okay, das escalated quickly. Das geht ja, so. Aber mal ganz ehrlich, wenn du so ein Typ hast, der einfach, also du hast ja gelesen, was der gemacht hat schon. Ich finde, das ist nicht einmal escalated quickly, das ist so ein... Gerechtfertigt. Naja, ich finde gerecht bei irgendwie Gewalt gegen Gewalt immer schwierig, aber holy shit, ich sag mal, der braucht sich jetzt nicht wundern. Nee. Was würdet ihr jetzt an seiner Stelle machen? Ist natürlich eine schwierige Frage. Was würdet ihr jetzt an seiner Stelle machen? Ich würde mich entschuldigen an seiner Stelle. Also er begibt sich in Schutzhaft. Okay. Und es gibt dann so eine Art Alibi-Anhörung. Die wird dann extra weit entfernt an ein Gericht in einer anderen Stadt verlegt, ne, damit da irgendwie möglichst wenig davon mitbekommen. Aber 500 Menschen aus den Slums marschieren zu dieser Anhörung. Mhm. Und sie protestieren da halbwegs friedlich. Aber dieser Yadav, der beschimpft die, der ruft Verwünschungen aus. Ein paar Tage später auf dem Weg zum Gericht wird er dann tatsächlich angegriffen von einer Gruppe Menschen. Ihm ist nicht so wichtig, dass er beliebt ist. Nee, ich glaube nicht. Er überlebt diesen Angriff allerdings und es gibt dann noch eine Anhörung und da stehen wieder hunderte Menschen vor dem Gerichtssaal und schließlich auch im Gerichtssaal. Und diese hunderte Menschen, hauptsächlich Frauen, sind mit Messern und Chilipulver bewaffnet. Mhm. Was, Chilipulver? Und was macht man mit Chilipulver im Moment? Also anders. Das werden wir gleich erleben. Ja. Okay. Also ich hätte spekuliert, dass du, also wenn du es ins Gesicht oder in die Augen kriegst. Dieser Yadav wurde aufgerufen und in den Zeugenstand oder auf Anklage-Dings irgendwie, keine Ahnung, er ist halt jetzt irgendwie dran und er erkennt aber jetzt dann eine Frau im Publikum, die er mal vergewaltigt hat und er macht sich jetzt über die lustig. Und sogar die anwesenden Polizisten fangen dann an, mit ihm über diese Frau zu lachen. Not cool. Und dann rastet halt die Menge aus. Ja? Also sie werfen jetzt den Polizisten und Gerichtsdienern dieses Chili-Pulver ins Gesicht und gehen dann mit Messern auf diesen Yadav los. Im Jahr 2004 war das? Ja. Okay. Yadav wurde von 200 bis 400 Frauen erstochen. Das Messer wurde benutzt. War wohl Selbsttötung. Das Messer wurde benutzt und dann so weitergereicht. Das hat ein bisschen was von Mord im Orient Express. Ja, wir wählen nochmal, wer hat noch nicht. Ja. Also später wurden rund 70 Stichwunden gezählt. Ich weiß nicht, wie die mit 400 Leuten auf 70 Stichwunden kommen, aber später wurden rund 70 Stichwunden, vielleicht haben sie ja auch aufgehört zu zählen. Dann haben sie ihr Chili-Pulver selber in die Augen gekriegt. Und jemand hat ihm noch den Penis abgeschnitten. Und in den Slums gab es im Nachgang eine große Party. Mhm. Also es werden dann auch einige Frauen festgenommen. Die Beweise reichen aber nicht, um sie zu verurteilen. 200 Frauen gaben zu, den Mann erstochen zu haben. Und es ist jetzt so, dass extra ein Richter aus dem Ruhestand zurückkehrt, um diesen Fall zu untersuchen. Und es ist wieder wie bei Experten. Also, ja, wir brauchen ihn nochmal zurück. Und er kam zu dem Schluss, dass die Polizei ihren Schutzauftrag nicht erfüllt hat, weil sie Alkohol im Blut des Opfers festgestellt haben. Und daraus konnten sie ableiten, dass der eine Sonderbehandlung im Gefängnis bekommen hat und deswegen ist die Polizei quasi ihrem Schutz. Also das war so die Argumentationskette. Okay, auch hier wirkt das ein Detail. Ja, naja, gut. Es ist auch nicht okay, jemanden zu lynchen, aber ich kann es einfach sehr verstehen. Der Richter nahm den Mob öffentlich in Schutz und alle wurden freigesprochen. Ja, aber ich glaube auch, ist die Frage, was kannst du anderes machen? Du hast, glaube ich, einfach einen krassen Aufstand. Also in einem Rechtssystem, wo die Polizei bezahlt von Verbrechern solche Dinge tut, ist das genauso eine Dehnung des Rechts. Wie das ist scheiße, aber ich kann es total verstehen. Ja. Platz 3. Jean de Clisson. Jean d'Arc. Wurde geboren Anfang des 14. Jahrhunderts. Und Jean oder Jeanne? Jeanne. Okay. Habe ich Jean gesagt? Jeanne. Ich war mit bloß. Du hast Jean gesagt. Gut. Ich habe Jean. Mein französischer Name, da habe ich einen Lauf. Die stammt aus einer adligen Familie, war auch bekannt als Jeanne de Belleville. Und ihr wohlhabender Ehemann Olivier wurde während der bretonischen Erbfolgekriege erst von den Engländern gefangen genommen, dann aber für ein lächerliches Lösegeld freigelassen. Und ist es schlimmer, dass du ausgelöst würdest, oder ist es dann eigentlich noch schlimmer, so ein, ja, wie viel habt ihr gezahlt? 3 Francs. Ja, das ist schlimm, weil die Franzosen. Diese Ehre auch schon wieder. Weil die Franzosen deswegen zu dem Schluss kommen, dass er ein Verräter sein muss. Weil zu wenig war. Und ihn ihrerseits festnehmen. Oh Gott. Jeanne versucht jetzt, ihn freizukaufen, wird dann aber selbst quasi wegen Bestechung, also ihr wird dann selbst Bestechung vorgeworfen. Und ihr Mann wurde dann als vermeintlicher Verräter 1343 von den Franzosen hingerichtet. Und das wollte sie nicht so, das wollte sie nicht so hinnehmen. Aber vielleicht haben wir auch das wiederum die Engländer antizipiert. Vielleicht. Aber Sean versucht jetzt oder beschließt jetzt Rache zu nehmen. Sie verkauft all ihre Ländereien, also wie gesagt, er war wohlhabend, ihr Mann. Und sie sammelt eine Truppe von 400 loyalen Männern um sich. 400? Aber keine Söldner, sondern loyale Männer. Ja. Also nimmt das Geld jetzt nicht und tut so Söldner an. Heuer. Nee, nicht einfach irgendwen, sondern die sind schon, ja, ich habe gelesen, die wären loyale Männer. Mhm. Sie ließ drei Kriegsschiffe bauen und oder ausstatten. Drei Kriegsschiffe? Wohl auch mit Hilfe des englischen Königs, der hat da irgendwie auch ein bisschen mitgeholfen. Und sie lässt die jetzt ganz schwarz anmalen und mit roten Segeln ausstatten. Okay. Yep. Sie nimmt das mit der Rache ernst. Style. Und Rache in Style ist besser als nur Rache. Das ist richtig. Faktisch wurde sie zur Piratin. Geil. Sie begann nun mit ihrer schwarzen Flotte französische Schiffe in der Bretagne anzugreifen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht über die tatsächlich mal was gelesen habe. Und sie greift ein Schloss bei Tufu an. Witzige Sache. Mit dem Boot. Sie fährt zu diesem Schloss mit ihren Schiffen und sie wird schon von Weitem erkannt. Und man öffnet, ja gut, ist ja irgendwie der Plan mit diesen schwarzen Booten. Und man öffnet ihr die Tore, weil man sie kennt. Und sie marschiert dann rein und schlachtet alle ab. Das macht man nicht ein zweites Mal. Das macht man nur einmal. Gott, ist ja blöd. Einmal wurde ihr Flaggschiff versenkt und sie trieb 5 Tage lang auf dem offenen Meer herum. Also irgendwie halt mit irgendwelchen Trümmerteilen und dabei ist dann auch ihr Sohn ums Leben gekommen. Aber dann wurde sie gerettet und hat ihre Sache einfach fortgesetzt. Jeanne de Clisons Rache zog sich über die folgenden 13 Jahre. Sie war bekannt für absolute Gnadenlosigkeit gegenüber den Franzosen. Sie soll Besatzungsmitglieder der von ihr angegriffenen Schiffe, falls denn überhaupt jemand überlebt hat, persönlich mit der Axt getötet haben. Also die Frauen in dieser Folge sind mal wieder am badassigsten. Ja! Sie ließ bei jedem eroberten Schiff nur eine Person am Leben, um die Botschaft ihrer Rache immer gut, nie verkehrt, an den französischen König zu bringen. Ja. Und also das ist, ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie weit man gehen kann, um Rache zu nehmen. Sie gab einen Adelstitel auf, ein komfortables Leben, um Piratin zu werden und den Tod ihres Mannes zu rächen. Und, must have been love, und irgendwann, but it's over. Irgendwann lässt sie sich in der Bretagne nieder. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das damals dann unabhängig war oder ob sie da noch irgendwie Schutz hatte von irgendjemandem. Ich weiß nicht genau, aber dann der Rest ihres Lebens ist relativ kurz. Sie verstirbt dann 1359. Aus Langeweile. Wahrscheinlich. Aber wo man schon bei einmal Piratin warst, möchtest du nichts anderes mehr tun. Und sie, ihr Name Elaine Marley. Wo wir schon bei Frauen sind. In Ciudad Juarez, eine Stadt an der Grenze zwischen Mexiko und den USA, die ist bekannt für ihre hohe Kriminalitätsrate und insbesondere für zahlreiche Morde an Frauen. In den 1990ern und 2000ern wurden hunderte Frauen dort oft gefoltert, brutal ermordet, die Körper dann in der Wüste einfach abgeladen oder irgendwo rund um die Stadt irgendwo reingeworfen, verteilt. Auch da die Polizei nicht ganz. Die meisten Morde blieben unaufgeklärt, Täter wurden nie zur Rechenschaft gezogen. Seit 1993 berichtet die internationale Presse darüber und gibt selbstverständlich auch eine Podcast-Serie von iHeartRadio dazu. Mhm. Wahrscheinlich gehen all diese Femizide auf das Konto mehrerer unterschiedlicher Männergruppen, darunter Serienmörder, aber auch Trittbrettfahrer, mindestens 2 brutale Gangs, für die das Töten von Frauen so eine Art Aufnahmeritus wohl ist. Boah. Angeblich soll auch die Polizei darin verwickelt sein. 2020 wurde eine Journalistin tot aufgefunden, die sich dafür Frauenrechte in der Region eingesetzt hat. Also das Thema ist ongoing. Es gibt verschiedene Zahlen dazu, da habe ich wirklich sehr unterschiedliche Angaben gefunden. Irgendwas zwischen 400 und 800 Leichen zwischen 1990 und 2010 sind realistisch, könnten aber auch irgendwie noch deutlich mehr sein, ich kann es nicht so genau sagen. Die Zahlen gehen steil nach oben nach 2010. In ganz Mexiko gab es 2019 fast 100 Mordopfer pro Tag, das fand ich eine unfassbare Zahl. Die Behörden waren und sind überfordert, verhaftet wurden nur wenige, verurteilt fast niemand. Und inmitten dieser Atmosphäre der Straflosigkeit tauchte im Jahr 2013 eine mysteriöse Rächerin auf, die sich Diana, die Jägerin der Busfahrer, nannte. Die Jägerin der Busfahrer. Das habt ihr schön gesagt. In einer E-Mail an verschiedene Medienorganisationen erklärte sie, dass sie Rache an den Busfahrern der Stadt nehmen würde, weil, naja, die sind ja sicher für die Morde verantwortlich oder zumindest was? Irgendwie halt da, also Busfahrer. Involviert? Also es gab mindestens einen Busfahrer, der auch verurteilt wurde und irgendwie da Dinge getan hat. Und wenn einer schuldig ist, sind sie alle schuldig. Ja, viele haben mindestens bei Belästigungen und Schlimmerem weggesehen. Weggeschaut. Okay, verstehe. Und ich glaube, dass Busfahrer an sich auch ein sehr schlechtes Image haben und auch selbst sehr stark belästigt. Vielleicht jetzt nicht unbedingt Frauen umbringen, aber zumindest auch oft die sind, die Gelegenheit haben, ne? Also wenn die irgendwie die letzte Frau im Bus dann noch. Also es gibt auf jeden Fall Fälle von Busfahrern, das ist bekannt, die das gemacht haben. Natürlich ist es schwierig, alle über einen Kamm zu scheren, aber na gut. Also Heute machen wir eine Ausnahme. Sie hat 2013, ja, das ist ja nicht mein Plan. Also mein war eher Plan. So Old Busfahrers are Bastards. Finde ich jetzt auch cool, dann wirklich genau da Busfahrer rauszupicken. Aber die sind halt auch leicht zu finden, ne? Verglichen mit die fahren immer so Drogenbaronen zum Beispiel. Ja. Auch dazu gibt es eine Podcast-Episode von This American Life, logischerweise. Am 28. August 2013 stieg jetzt also eine Frau mit blond gefärbten Haaren und einer Baseballkappe in einen Bus in Juarez. Und sie setzte sich neben den Fahrer, begann ein Gespräch mit ihm und irgendwann zog sie eine Pistole und schoss ihm zweimal in den Kopf. Wenn der fährt oder? Ich glaube, der stand dann schon. Sie stieg dann aus dem Bus aus. Sie ist ja nicht verantwortungslos. Sie stieg aus dem Bus aus, verschwand und wenige Stunden später passierte dasselbe nochmal in einem zweiten Bus. Sind ja noch andere Leute im Bus zu dem Moment? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe es nicht so ganz genau. Ich glaube nicht. Die deutsche Reaktion wäre, oh, jetzt kommen wir zu spät. Andererseits hat man sie ja gesehen. Also weiß ich nicht, ob das eine Kamera dann im Bus war oder ob es wirklich Augenzeugen gab. Also es könnte tatsächlich auch sein, dass wirklich noch Leute im Bus waren. Wie der Philipp einfach unterstellt, dass sie zu spät gekommen sind. Mir gefällt der Gedanke, dass sofort ein Ersatzbusfahrer da war und der Plan immer eingehalten wird in Mexiko-Stadt. Verbrechensrate katastrophal, aber Busfahren ist total wichtig. Die Polizei war ratlos. Wer war diese Frau? Warum tötet sie Busfahrer? Und naja gut, dann haben die lokalen Medien eben diese E-Mail auch weitergeleitet. Im Original hieß es Diana Hunter of Bus Drivers. Sie erklärte, dass sie Rache für die Morde an Frauen von Juarez nehme und sie forderte einfach Gerechtigkeit. Diese Morde haben jetzt eine Welle der Angst und Verwirrung ausgelöst. Ja, Verwirrung kann ich auch nachvollziehen. Einige haben die Diana als Heldin gefeiert, andere waren sehr besorgt angesichts der Selbstjustiz und auch der Aussicht, dass halt vielleicht Unschuldige getötet werden. Ne? Kann man jetzt auch davon ausgehen. Ganz ehrlich, fährst du an dem Tag drauf noch selber Bus? Das oder war eben. Oh nein, ich bin krank. Auch so ein Punkt. Die Polizei startete eine intensive Suche, haben sie aber nicht gefunden. Und in der Zwischenzeit lebten natürlich die Busfahrer in der Stadt in ständiger Angst. Ja. Viele von ihnen haben sich geweigert, dann zur Arbeit zu gehen. Und nach den Morden. Sind ja Tausende in der Stadt. Also, das sind ja auch nicht Tausende, so. Tausende weiß ich jetzt nicht, hier. Aber. Das ist Mexiko-Stadt. Nein, Juarez. Aber ist das nicht vor Ort? Das ist auch schon eine Millionenstadt, doch, oder? Nicht? Ich weiß nicht. Okay, wenn du es nicht das weißt. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber an der Grenze zu den USA direkt. Okay, ist, nee, glaub, also okay. Ich hätte jetzt mal Hunderte, hätte ich jetzt nicht hinterfragt, aber Tausende okay, kamen mir jetzt viel vor. Aber es sind nicht nur drei. Nee, es sind schon ein paar. Nach den Morden im August, gib mal bitte bei Dix ein, wie viele Busfahrer gibt es in Juarez? In Juarez. Nach den Morden im August 2013 gab es keine weiteren Berichte über Diana. Niemand weiß, was aus ihr geworden ist. Also blieb auch bei den beiden, and oder? And that's it. Also es ist oh, auch, okay. Genau. Danach, she's still out there. Ja. Also das ist eine sehr spannende Geschichte, vor allem, weil das eine Situation ist, die man nach wie vor beobachten kann. Ja. Also da ist irgendwie. Also ohne Witz, was ich ultra abfeiern würde, wenn jetzt in diesem Moment jemand im Bus in Juarez diese Podcast-Folge hören würde. Also die Einwohnerzahl, wenn ich das richtig in der Juarez-Stadt, 1,3 Millionen. Ja. Aber ist das wirklich. Hat der Schmiedi doch wieder recht gehabt. Die Metropolregion Ciudad Juárez-El Paso hat etwa 2 Millionen Einwohner. Die Metropolregion. Ah ja, und wie viele Busfahrer hat man bei 1,3 Millionen Einwohner? 5. Das wäre so geil. 3. Das ist super wenig. Naja, dann widmen wir uns mal noch unserem Platz 1. Nachdem Alan Ralski und ihr Jürgen Kraus nimmt Drache, weil ihr nicht gelacht habt bei seinem letzten Witz. Das wäre... Toller Cliffhanger für die Sommerpause. Das mache ich dann so zwei Schüsse. Das mache ich dann nach der Sommerpause mit der ersten 8-Stunden-Folge. Nachdem Alan Ralski im Jahr 1996 seine Lizenz zum Verkauf von Versicherungen entzogen wurde, oh, ist es. Oh ja. Verkauft er sein Auto. Mit dem Geld kaufte er sich 2 Computer und fing an, sich so mit dem Thema Computer irgendwie mal so auseinanderzusetzen. Und dann dauert es nicht lang und er verdiente dann sein Geld mit sogenannten Pump-and-Dump-Schemes. Also er kauft viele, man nennt es Penny-Stocks, also ganz, ganz billige, windige, lumpige Aktien, Centbeträge und anschließend verschickt er Massen-E-Mails an Millionen von Adressen, um genau diese Wertanlagen zu bewerben. Und wenn die Leute die dann kaufen, steigen die natürlich logischerweise im Kurs und, dann er macht ein Vermögen dann beim Verkauf und die anderen gehen alle leer aus. Er selbst fühlte sich wie ein seriöser E-Mail-Geschäftsmann. Ja, der war, er macht ja nur ein Business-Newsletter. Genau, und er war auch immer bereit, auch Interviews zu geben und so. Ne? Gibt dann irgendwie Artikel von der Lokalzeitung aus Detroit, aus dem Jahr 2002 zum Beispiel, die so richtig dann so eine Home-Story mehr oder weniger gemacht haben, gezeigt haben, was der für ein pompöses Anwesen hat, Lebensstil, Prunk, also Scheinwerferlicht, alles. Ja, und er sieht sich nicht im Unrecht. Die Story macht er dann in Internetforen die Runde, wonach das Internet sich zu einem kollektiven Rückschlag gegen den Godfather of Spam verabredete. Ich glaube, heute würde man sagen Doxing. Kommt davon, was sie tun. Kleine Randbemerkung. Ich weiß doch nicht mehr, von was wir reden. Okay. Naja, sie haben erstmal seine Adresse ausfindig gemacht. Also erboste Spam-Empfänger. Und ich denke, da ist das generische Maskulin mal angebracht an der Stelle wahrscheinlich. Die haben seine Adresse herausgefunden und haben sie ihrerseits also einmal im Internet veröffentlicht und dann auf toxic, alle mögliche Junk-Mail-Adressen gesetzt. Und ich habe tatsächlich. Sekunde. E-Mail-Adresse auf genau, gesetzt, ich habe tatsächlich. Oder Real-Mail. Ist jetzt im Vergleich zu Herz rausreißen auch noch nicht so schlimm. Ich habe tatsächlich da echt auch nochmal nachgebohrt, weil ich mir die Frage auch gestellt habe. Ich komme zu dem Schluss, es war Papier-Mail. Also sie haben eben ganz viel Kataloge und Broschüren und so einen Krempel. Wie grausam. Diese Leute sind verrückt, sie belästigen mich. Ja, wird er zitiert dann, als er auch wieder in der Zeitung ein Interview gibt. Ja. Und angeblich wird er Tag für Tag mit tonnenweise Papier irgendwann zugeschüttet. Halt also, auch wenn man sich denkt, so ein Jahr, so ein Arsch, aber es ist halt trotzdem nicht in Ordnung. Aber kann man der Post nicht einfach sagen, dass man das nicht alles haben will? Aber was davon? Zwischen aber also lieber mal pauschal Nein sagen. Naja, aber keine Ahnung, das ist doch dieser blöde Klassiker. Hat man doch hier gar nicht so weit weg, dass dann auch hier jemand gedoxt wurde und dem dann irgendwie massig Pizza bestellt und lauter Zeug immerhin bestellt wurde, was er nicht geordert hat. Und wenn du halt zum dritten Mal da orderst, dann sagen die halt auch irgendwann, ja, da bestelle ich nichts mehr hin und plötzlich bist du der Typ, zu dem nichts mehr geliefert wird. Das ist ja alles grausig. Ja, aber das ich bin jetzt schon der Typ, zu dem nichts geliefert wird. Ich wollte gerade sagen, das kennen Leute auf dem Land, ja, die Situation, glaube ich, ganz gut. Ja, das ist ja noch einmal ein anderer Grund. Ich bin auch der Typ, zu dem nichts geliefert wird. Zwischen dem ich glaube jetzt weniger, weil Leute deine Adresse gedoxt haben und lauter geil, wenn es einfach unzählige Optionen gäbe. Ich kann auch nicht headbangen. Zwischen dem 1. Mai 2005 und dem 1. Dezember 2005 verdienten Ralski und seine Partner über 2,6 Millionen Dollar. Das war der Zeitraum, den sich schließlich auch das FBI, der US Postal Inspection Service und das IRS, also das Finanzamt, ganz genau angeschaut haben. Sie haben 3 Jahre gebraucht, um die ganzen illegalen Aktivitäten irgendwie auseinanderzuklamüsern. Und im Frühjahr 2008 haben sie ihn dann angeklagt, zusammen mit 10 Co-Konspiratoren. Und am 22. Juni 2009 bekannte er sich dann doch schließlich schuldig wegen Wire-Fraud, Mail-Fraud und Money-Laundering. Also Wire-Fraud, irgendwie Überweisungsbetrug, Mail-Fraud, Postbetrug und Geldwäsche. Außerdem kam heraus, dass Ralski gegen das 2003 erst verabschiedete Gesetz gegen unerwünschte Pornografie und Marketing, auch bekannt als CAN-Spam. Achso, ich habe jetzt mich erst gedacht, so gegen Pornografie und dann, hä, wieso? Und Spam, ah, okay. So, die Amerikanischen machen die gerne so Anhänge an irgendwelche anderen Dinge. Ja. So. ja, also das Gesetz war relativ neu, gegen das hat er auch direkt verstoßen und am 23. November 2009 wurde er wegen seiner Pyramidensysteme dann und auch Steuerbetrug zu 4 Jahren und 3 Monaten Gefängnis verurteilt und zu einer Geldstrafe von $250.000, was lächerlich ist dann, ja, gemessen an dem Geld, das er verdient hat, weil der Zeitraum, den wir gerade gesagt haben, der waren ja nur ein paar Monate, ein halbes Jahr oder so, ja, und er ist auch seit September 2012 wieder auf freiem Fuß, also ich weiß nicht, was er heute macht. Ich habe dann nichts mehr von ihm gesehen. Aber Podcast und wir haben ihn jetzt zugeschaltet. Das wäre cool. Da habe ich gar nicht geguckt. Ob der mal ein Interview gegeben hat, vielleicht bei Joe Rogan oder so. Könnte ja sein. Das wäre wirklich sehr witzig, wenn der da wäre. Auch was er sagen würde, finde das alles gut. Ich google das mal schnell. Ja, aber Moment, aber lebt der noch? Ja, das, ich glaube eben schon, aber man findet im Grunde nichts mehr. Also ich glaube, er ist einfach untergetaucht. Ja. Okay. Er hat die Adresse abgeschaltet, so wie ich ihm empfohlen habe. Und jetzt einfach sofort Impressum. Komm, bestell ihm mal eine Pizza. Ach Gott. Jürgen recherchiert im Podcast und benutzt dafür Google. Jürgen schaut herum. Woher weißt du, dass ich Google benutze? Sieht man das an meiner Brille? Ja. Echt? Spiegelt ein bisschen. Krass. Ich habe einfach nur geraten. Educated guess. Also ich hätte dich jetzt als den Bing-Typ geschätzt. Das stimmt. Das sind nur alte Meldungen im Prinzip. Also ja. Das, ja, nee. Ich glaube, der ist einfach dann untergetaucht, was sehr schade ist. Aber es gibt einen interessanten Wikipedia-Artikel mit so einer Liste bekannter Internet-Spammer. So, ja. Da sind noch ein paar andere lustige, bunte Typen drauf. Warum hast du den auf die Nummer 1 gesetzt? Ach, weil ich das irgendwie, keine Ahnung, das was hat schön gepasst. Was Friedliches zum Außerdem musst du dann die Kapitelmarken lesen, um ich bin tatsächlich ein Fan der Frauen. Um zu verstehen, warum der auf Nummer 1 ist. Ja. Ja, fand ich tatsächlich auch krass, dass das wieder so ein Ding ist, wo man sagt, ja klar, Rache und so, das ist dann so ein Frauending und irgendwie, aber es waren auffällig viele Frauen. Man unterstellt den Frauen ja immer, dass sie hier so feige mit Gift morden und das haben die in dieser Folge so gar nicht getan. Das war an der Stelle tatsächlich nicht so. Es gab, wo war denn der eine Giftmord? Das war der Franzose, das war auch ein Mann. Mhm. Ja. Es gibt natürlich noch, also das ist längst keine vollständige Liste. Ja, um Gottes Willen. Ich habe einiges rausgelassen. Wenn man nach Rache und Geschichte sucht, findet man natürlich auch so Sachen wie Atombomben auf Nagasaki und Hiroshima als Vergeltung für Pearl Harbor. Ja, ist im Grunde auch eine Rache. Aber gut, dann ist irgendwie jedes Kriegsmanöver eigentlich fast schon als Reaktion zumindest oder als Rache zu interpretieren. Philosophische Diskussion sowas was sagen. Cäsar wurde mal entführt, der hat sich dann beschwert, dass das Lösegeld irgendwie zu klein war und hat irgendwie noch das Lösegeld hochsetzen lassen, glaube ich, und dann die auch irgendwie massakriert später. Und also Genghis Khan, Hannibal, Spartacus, es sind irgendwie im Prinzip alles Rachegeschichten. Ja. Ich musste ein bisschen an diesen Typ denken, also auch eher eine tragische Geschichte. Und ich habe gedacht, da geht die Reise jetzt etwas hin, der sich ja dieses verrückte Auto gebaut hat. Die sind eigentlich, keine Ahnung, fahren den Bunker. Den Hummer 3000? Nee, 5000? Nee, wie hieß er? Naja, so ähnlich. Hummer 3000, oder? Der da diese wahnsinnige Idee oder der sich da irgendwie an der Verwaltung vor Ort auch so rächen wollte. Und da ja diesen, naja, der hat eigentlich... Hat der mit diesem Bulldozer da rumgefahren? Ja, genau, der mit dem Bulldozer rumgefahren ist und eigentlich hinter sich so die Tür zugemacht, dass das nie wieder jemand aufmachen kann. Dass es so voll klar war, das wird jetzt so eine Fahrt, die er nicht überleben wird. Die letzte Fahrt, ja. Ja, und wo er dann irgendwie versucht hat, irgendwie das Ganze, ich weiß gar nicht, hat er das Rathaus angerissen oder irgendwie, aber angefangen da richtig die öffentliche Verwaltung irgendwie... Und das einfach zu zerstören, also wirklich das Gebäude. Und da sind natürlich auch da jetzt Geschichten dabei, wo man diskutieren kann, ja, was Rache, okay, ist das jetzt Rache, wenn du dich gegen die Verwaltung oder gegen die Obrigkeit auflehnst? Ja. Ne, so, da ist natürlich, dann ist alles irgendwie Rache, so alles, wo einer unzufrieden ist wegen irgendwas, kannst du dann sagen, das ist aus Rache passiert. Ja, ist ja irgendwo ein bisschen so. Oder halt durch einen, es ist natürlich auch wieder so ein Ding, sehen wir es subjektiv oder objektiv, können wir nicht. Nö, müssen wir auch nicht. Also, ich hoffe, die Zusammenstellung ergibt Sinn, wenn man die Kapitelmarken liest. wenn nicht, dann nicht. Auch gut. Ich bin ein bisschen gespannt, wie sie sind. Du hast sie ins Projekt schon mit reingepackt? Die lege ich dann noch ab. Okay, ich bin gespannt. Es wird geschehen. Wir bedanken uns bei Andreas, Angelika, Benjamin, Björn, Britta, Christoph, Cornelius, Dagmar, Dirk, Dominik, Margit, Felix, Gero, Gianna, Helen, Helmut, Ulrike, Henning, Jan, Jens, Jonathan, Katrin, Lena, Markus, Martin, Martina, Matthias, Monika, Miriam, Natalie, Nico, Niklas, Noelia und Arne, Oliver, Peter, Rico, Sibylla, Steffen, Thorsten, Tobias und Tobias und Tom. Du, magst du uns mal sagen, für was Krr steht? Das haben wir jetzt schon eine Weile hier. Christine sein, Christa sein. Wenn du diesen Podcast gar nicht hörst, warum vielleicht hört er auch eigentlich andersrum. Könnte ja. Christoph sein. Weiß ich doch nicht drauf hin. Das, nein. Ich, sonst rächt sie sich an dir. Was? Nein, weil aber ich halte mich voll gut mit ihr. Ja, wenn denn an dir? Du schreibst doch diese Liste. So, liebe Leute. Vielen Dank. Schreibt uns mal, wo ihr ihr am schönsten Rache genommen habt. Ja, das war die kürzeste Folge seit Menschengedenken. Die letzte war da, nur zwei Stunden. Wie bitte? Das ist die letzte Zeit. Seit ich halt auf Start gedrückt habe. Habe jetzt wieder die Pause, von daher nach drei wahrscheinlich. Und jetzt zwei Stunden. Die erste Stunde war eine halbe. Die erste Folge war eine halbe. Just saying. Da haben wir auch ganz schnell geredet, alle. Ich voll. Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Jürgen, was wäre dein Grund, dich irgendwo zu rächen? Hättest du so ein Ding, wo du gerade sagen würdest, wenn ich mich jetzt gerade irgendwo rächen müsste, kann auch was ganz Kleines sein. Kununu-Bewertung. Also ich weiß nur eins. Also Moment, ist es das Mittel deiner Wahl oder der Grund, dass du Rache schwörst? Ja, muss ich jetzt auch aufpassen, dass ich da nicht, ich hatte neulich Post aus der Vergangenheit. Wirklich? Ja. Okay. Ja, nee, ich bin ruhiger geworden, was das Thema angeht. Mhm. Früher hätte ich auch, ich glaube, hätte ich mir zumindest bei dem jahrelangen Pläne schmieden, wäre ich voll dabei gewesen. Ja. Allein das ist mir heute schon zu anstrengend. Ich glaube, sollte ich mich eines Tages irgendwo rächen, würde ich einfach die Herzen aller Mädchen brechen. Dann wärst du ein Star, der in der Zeitung steht. Dann tut es euch allen leid. Doch, dann ist es zu spät. Und du, Philipp? Ich überlege gerade. Würden schon ein paar Sachen einfallen, aber irgendwie nicht so richtig, dass ich sage so ein, ja genau, die eine Sache muss es sein. Heute. Also ich war schon mal wirklich auch versucht, jemanden, da habe ich schon mal wirklich auch im Internet geguckt. Wo der ja. wohnt. Na, das wusste ich, wo der wohnt. Aber was man so, ja, so, es ging so in Richtung, kann man dem irgendwie Postwurfsendungen zukommen lassen oder irgendwie so. Code online bestellen. Also es gibt hier wirklich so einen Versand, der so. Nicht so subtile Dinge, wo du es auch vielleicht gar nicht merkst, dass du halt jetzt mehr Postwurfsendungen kriegst oder mehr E-Mail-Spam oder. Ich könnte heute Abend einfach zurückbohren. Oder mehr so, ja. Oder mehr komische Anrufe halt, ne? So jeder kriegt ja diese blöden, irgendwie automatisierten Anrufe. So Robocalls? Genau. Da habe ich, glaube ich, jetzt 2 Jahre keinen mehr gekriegt. Habe ich in meinem ganzen Leben noch keinen bekommen. Ne, also sind auch nicht rein Robocalls, sondern oft wirst du. Robocall. Bist du von einem automatischen Anrufer quasi und wirst aber in dem Moment durchgestellt, wo du abnimmst quasi. Also bis dahin ist es automatisch. Das merkst du, wenn es dann noch so kurz klickt und eine Sekunde dauert und sich dann jemand. Ja. Also das ist weniger geworden tatsächlich in letzter Zeit wieder. Aber. Weil du bitte Rache gibst. Nee, stimmt nicht. Was ein paar Mal kam, ist so ein Hallo, hier ruft das. Was für irgendwie. Ja, irgendwie halt irgendein Geheimdienst oder, an genau. Und irgendwie ihre Daten wurden gefunden. Das Bundeskriminalamt oder irgendwas. Ja, so ganz absurde Sache. Ja. Aber halt irgendeine Stimme und du musst irgendwie Geld hinterlegen und es ist halt so ein, ja okay, ist halt so. Leider habe ich kein Geld. Ja, so ein offensichtliches. Was ich tatsächlich vermehrt jetzt kriege und das würde mich echt interessieren, ob das ein Zufall ist oder. Woher weißt du? Hast du mir nicht geschrieben? Oh. Nein, das sind so diese Mama, ich habe eine neue Handy, mein Handy ist kaputt, das ist meine neue Nummer, kannst du mir Geld schicken, so ungefähr. Also davon kriege ich relativ viele in letzter Zeit. Hast du WhatsApp? Kommen die da drüber? Die kommen tatsächlich per SMS. Ah, okay. Weil bis jetzt weiß ich nur von Leuten, dass die per WhatsApp kommen. Ja, ne, die wollen dann, dass du auf WhatsApp schreibst, weil du darüber halt ja nochmal viel mehr Daten preisgibst und so, ne? Also da halt, die wollen dich dann nach WhatsApp kriegen. Also das, warum habe ich mein Handy einstecken? Das ist, glaube ich, immer gleich so der erste, hier ist meine Nummer, schreib mir doch mal auf WhatsApp so ungefähr. Ah, ja. Was natürlich auch, wenn man 2 Sekunden drüber nachdenkt, mega absurd ist. Aber ich habe halt jetzt theoretisch eine Tochter, die in dem Alter wäre. Die auch ständig Geld senden muss. Ja, aber ich wollte gerade sagen, aber die wohnt in einer anderen Stadt. Das ist ein, ich habe meine Nummer verloren. Meine Tochter wohnt zum Glück nicht in einer anderen Stadt. Hey Papa, das ist meine neue Nummer, kannst du diese speichern und mir auf WhatsApp schreiben? Das ist so, das ist so ein Standard, kriege ich häufiger. Dreimal am Tag. Oder auch wichtige Meldungen, Klammern, Volksbank, lieber Kunde, ihr VR-Secure-Go-Lauf. Das ist ja so Standard-Spam, würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber es ist alles Standard-Spam. Ja, aber bei manchen Sachen zuckst du halt doch, wenn du halt sagst, oh, ich habe jetzt vor 2 Wochen was bestellt und dann kriegst du halt eine SMS mit einem, ja, sie müssen halt hier die Paketabfertigung noch, weil es ist aus Großbritannien, hier irgendwie Zoll, aber halt wirklich so 2,99 zahlen, klicken sie hier. Und das ein Bekannter von mir ist das auch passiert, der hat es durchgemacht und dann war halt ein, dann kam halt Pling, weil der so eine Notification hat, so, gerade wurde von ihrer Kreditkarte 299 Euro abgezogen. Und der so ein Moment und halt sofort storniert, zum Glück. Und er ist sehr aufmerksam, aber... Hier habe ich von einer Nummer zwei Nachrichten, zweimal identisch. Mhm. Papa, ich sende eine Testnachricht mit meiner neuen Nummer, Testnachricht. Kannst du mir bitte eine Wahr-Apostroph-Zep-Nachricht senden, Komma, wenn du das siehst, Fragezeichen, Komma. Ich glaube nicht, dass es von deiner Tochter ist. Ich glaube auch nicht. Die benutzt keine SMS. So, meine Tochter, tatsächlich, ich habe auch SMS von meiner Tochter. Fällt mir gerade auf. Warte, ich brauche Trinkgeld. Moment, Papa, ich bin entführt. Oh, nee, oh, tatsächlich, hoppala. Tatsächlich schreibt sie. Was, sie ist wirklich entführt worden? Nein, aber... Ich habe eine neue Nummer, Papa. Das ist ja lustig, sie schreibt, sind in 15 Minuten fettig. Und ja, sie, der tut jetzt so, als wenn die niemand wegschreibt, wieder machen. Sie korrigiert sich, aber sie korrigiert sich in der nächsten Nachricht sofort wieder. Ja, das ist meine Tochter. Wichtig, sonst wird es Rache geben. Das ist meine Tochter. Wenn der Geführtstrich der Tochter nicht sitzt, da sieht Jürgen rot. Ich bin so gespannt, was diese Kapitelmarken Anfangsbuchstaben ergibt. Das verspricht dir nicht zu viel. Es wird unvorstellbar gut. Sehr geehrter Kunde, Ihre TAN-App läuft am 19.02. ab. Was er halt so macht? Jetzt erneuern. SPK-Update. Ich sag die Domain nicht, dass man nicht drauf kommt. Nee. Sowas nicht machen. Verrückt. Ja, aber dann kriegst du tatsächlich von DHL auch SMS, ne? So richtige, echte. Naja. Aber andersrum, sollten wir als Podcast irgendwo Rache schwören oder irgendwie mit irgendeinem anderen Podcast Beef anfangen? So einfach nur so aus Marketinggründen oder halt Rachegründen, einfach so. Ich kenne nur einen einzigen anderen Podcast. Haben wir doch schon. Entbehrliches. Mit wem? Haben wir Beef? Wir haben doch schon Beef mit Hack. Dominik, war das doch? Stimmt. Dominik hat doch Beef mit Hack. Ja, klar. Wo du nur deinen halben Burger... Haben die nicht deine Pommes gegessen oder du ihren Burger oder wie war das? Nee, die haben ja innen die große Show gehabt, während wir dann außen Pommes oder Burger gekriegt haben. Nein, hätte ich die echt gern gesehen. Nein, das war auch sehr schön außen. Danke an alle, die damals da waren. Das stimmt. Das ist schon sehr lange her. Stimmt, wir brauchen mal wieder eine Live-Show. Ich hatte auch echt sehr viel Spaß im Afterwork, das zu tun. Da war es sehr warm. Da war es unfassbar. Das nächste Mal machen wir das im Winter. It's a reoccurring theme. Machen wir eine Weihnachtssendung im Afterwork. Ey, ich hätte mega Bock. Wirklich, wirklich. Also Zipfelmützen. Ja, aber von mir aus. Das sieht doch keiner. Habe ich da Hose an. Ja. Gute Nacht, Josch. Gute Nacht, Josch.